In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Läuft. So muss es sein. Ehrlich. Ja, so ist es einfach. Ja, ja, am Siedepunkt. Es ist krass, wie so ein User-Starts-Recording-Geräusch einfach die komplette Stimmung killt. Ja, nein, der ist selber schuld. Du musst einfach die gute Laune mit rüberziehen und einfach darüber sprechen und einfach weitermachen mit diesem Gespräch. Ne? Ja? Also nicht irgendwie aufhören, neues Gesprächsthema anfangen, sondern ruhig damit weiterreden, dass ich gestern wirklich Angst hatte, ja, dass du der Amokläufer auf dem Langenhagener Flughafen gewesen bist. Ich möchte mich aus justiziablen Gründen erstmal nicht dazu äußern, aber ich kann dir sagen, es war ein Heidenspaß. Sehr schön. Ach ja. Mensch, da war was los. Ich habe es gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber nach allen Informationen, die ich jetzt in den letzten 15 Minuten erhalten habe, war es ein Riesenspaß. War auf jeden Fall mal richtig Action angesagt. Ja. Übrigens habe ich mir innerhalb von 3 Tagen Dogs of Berlin angeguckt und muss sagen, ist schon fast so schlimm, wie ich es dachte. Ja, alle sagen, es ist schlimm. Das ist, also, da fällt mir irgendwie das Adjektiv, um das ordentlich zu beschreiben, aber das ist wie Till Schweiger macht Tatort. Nicht Tatort, sondern versucht so eine Art 4 Blocks nachzudrehen. So ist das. Ich habe noch nie so eine überladene Scheiße von allem gesehen. Also das ist so unerträglich. Ich habe gehört, dass in der ersten Folge, in den ersten gefühlt 2 Minuten gefickt, erschossen und sonst alles gemacht. Ich möchte ganz kurz, und ist mir egal, ob wir hier spoilern, die Geschichte ist nicht so berauschend, dass man da jetzt irgendwie einen Spannungsbogen etwa abbauen würde. Aber vielleicht mal ganz kurz zur ersten Folge. So, in der ersten Folge erfahren wir, also eigentlich geht es damit los, dass ein türkischer Fußballspieler, der aber für Deutschland spielt, also sozusagen Mesut Özil, tot aufgefunden wird. Man muss aber dazu sagen, wenn man die Bilder sieht. Leider nicht based on a true story. War nicht lustig. Nee, aber das Ding ist, wenn du den Typen siehst, der sieht halt original so aus wie so ein Spast, der gerade von der Hauptschule gekommen ist und jetzt vor so einem Supermarkt rumlungert. Also da ist halt mit nichts. Mit Ballonseide, Jogginganzug und so. Nee, du siehst das gar nicht, aber das Gesicht, das ist halt null Star-Appeal. Weißt du, also da ist nichts, dass ich jetzt so sagen könnte, der kommt mir vor wie ein Fußballer. Also gar nichts, null. Und das ist so der größte Star Deutschlands, also der Nationalmannschaft. Na ja, gut, ist das bei jetzt mal wirklich das Beispiel herangezogen, Özil? Ist ja, der hat schon mehr Swag. Also wenn du ein Bild von Mesut Özil auf diesen Werbedingern da siehst, klar, der sieht jetzt nicht aus wie George Clooney, aber der hat schon einen gewissen Style, den er so rüberbringen kann. Der wird schon gut in Szene gesetzt, so möchte ich mal sagen. Ja, okay. Und das fehlt da schon komplett. Das sieht halt original aus, wie wenn einer mit seinem Handy ein Bild von sich gemacht hat. Ich bin übrigens jetzt hier Fußballstar. So ungefähr würde es aussehen, wenn ich auf YouTube meine ganz persönliche, wie heißt die Sendung nochmal? Dogs of Berlin-Reihe mit dem Handy drehen würde. So ungefähr würde ich es machen. Also was ich gehört habe, dass da irgendwie 95% einer Folge mit einer Drohne gedreht wurde. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber vielleicht bin ich eingeschlafen. Das kann schon sein, das möchte ich nicht. Also da wurde alles mit Drohne gedreht. So, jetzt pass aber auf. Jetzt, das ist eigentlich erstmal scheißegal mit dem Typen. Aber der Kommissar, das ist so absurd, diese Geschichte. Der Kommissar, der das Ganze, ich sag mal, beobachtet, steht auf dem Balkon in Marzahn mit dem Baby seiner Affäre und guckt nach unten und sieht da plötzlich das Blaulicht. Was macht der Kommissar? Nimmt das Baby mitten in der Nacht mit und geht zum Tatort. Erstmal nachvollziehbar. Die Frau war nicht da, oder was? Doch, die ist da, die ist schon da gewesen, aber er musste mit dem Baby jetzt dahin laufen. Dann überreicht er den dort anwesenden Polizisten das Baby, um sich die Leiche anzuschauen und stellt fest, dass das dieser berühmte Fußballspieler ist. In dem Moment entscheidet er sich, Mensch, das ist ja meine Chance. Morgen soll Deutschland gegen Türkei spielen. Ich habe jetzt einen Wissensvorsprung. Jetzt muss ich diesen Mord bis morgen geheim halten. Und dann kann Deutschland nicht mit ihrem besten Spieler spielen. Ich kann auf die Türkei setzen, weil die ja dann wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Und zack, sind aber alle meine Probleme. Also wie realitätsfremd und naiv ist das denn? Ruhig bleiben, Chris. Das, aber als nur wenn so Deutschland jemals nur einen Spieler hatte, Chris, Zlatan Ibrahimovic. Ja, ich schwöre dir, wenn das alles wäre, würde ich gar nicht über die Serie reden. Okay. Du fragst dich jetzt erstmal so, okay, so, dann geht er zurück zu den zwei Polizisten, die aber noch nicht Meldung gemacht haben. Ja, also diese Streifenpolizisten haben praktisch eine Leiche gefunden und haben sich gedacht, stellen wir uns erstmal hier eine Weile hin und warten, bis irgendein Kommissar mit dem Baby vorbeikommt. Dann hat er gesagt, habt ihr schon Meldung gemacht? Dann sagen die so, nee. Dann sagt er so, müsste auch nicht, ich übernehme den Fall. Lasst mir, ich muss nur noch mal gerade 20 Minuten weg. Das ist kein Scheiß. Ihr sperrt ja alles ab und lasst niemanden an den Tatort. Okay, ja, okay. Also es gibt ein bisschen Bedenken von den zwei Polizisten, muss man sagen. Aber und alles mit Baby auf dem Arm? Alles mit Baby auf dem Arm. Ach, hör auf. Der Typ haut ab. Ich weiß gar nicht mehr, wo der hingegangen ist. Ist auch egal. Es stellt sich dann im Laufe der ersten Folge heraus, und ich übertreibe jetzt nicht, erstens, die Affäre von ihm, bei der er war, hat ein starkes Alkoholproblem, kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe, lässt sich von ihrer Sozialarbeiterin anfahren, um mehr Sozialgage da irgendwie rauszuhandeln, lässt ihre Kinder verwahrlosen, die kriegen zum Frühstück Kekse mit Kakao. Danach erfahren wir so, alles in der ersten Folge, in 50 Minuten. Dann, eigentlich wie eine Wochenendbekanntschaft. Ja, Moment, jetzt kommt jetzt noch die Ehefrau dazu, die übrigens auch starke Alkoholprobleme hat, von ihrer Mitarbeiterin, die sie eingestellt hat, die auf Bewährung draußen ist, zusammengeschlagen wird und angepisst wird, vor laufender Kamera, muss man natürlich dazu sagen. Richtig angepisst wird, ja, sie wird angepisst direkt. Dann finden wir heraus, ins Gesicht, dann finden wir heraus, dass der Typ, ja, der Kommissar, das ist ein ganz krummer Hund, der hat Spielschulden, ja, Spielschulden, deswegen ja auch seine super Idee, dass er sich jetzt praktisch hier die Chance wittert, richtig Kohle zu machen. Er hat Spielschulden bei ganz, ganz schlimmen kroatischen Mafia-Bossen, also da muss er irgendwas drehen. Außerdem ist er so, das ist halt der hat den Instinkt. Ja, dann einfach, das ist praktisch Till Schweiger als gibt ja gar nicht. Till Schweiger als noch blöder sozusagen. Na, geht er hat praktisch immer den richtigen Instinkt sozusagen. Ja. Es war die letzte Pfeife, er kriegt nichts gebacken, aber was Mordkommission angeht, ist der Shit. Also macht immer alles richtig, logischerweise. Was hat er sonst noch? Ach so, also genau. So ein Zivilversager, so ein gescheiterter absolut, am Leben, aber er hat eine besondere Fähigkeit. Megakopf. So, gut. Und dann ist noch der Türke dabei, der überall mitmacht. Das ist der einzige vernünftige Schauspieler in diesem ganzen Sammelsorium. Wie heißt der nochmal? Ach shit, er hat auch beim Tatort mitgemacht. Wie heißt denn der Typ nochmal? Fari Yardım. Ja. So, der ist noch gut. Dem ja, weil er so eine Grundsympathie hat, ne? Genau, aber der spielt es auch ein Ticken authentisch, möchte ich mal sagen. Ganz gut wird es dann auch noch, das muss ich auch noch vorwegnehmen, er erfährt, der Bulle, der so viele eigene Probleme hat, erfährt, dass es nun doch nicht so ist, dass die Nationalmannschaft auf Gedeih und Verderb auf das Wohl eines Spielers angewiesen ist. Ja. Und hat dann die Idee, den Polizeichef anzurufen, der soll ihm bitte All-Access-Pässe geben. Und Leute, haltet euch fest, was jetzt passiert. Er kommt ins Berliner Olympiastadion. Das wurde übrigens mit einem Greenscreen gefilmt. Und es sieht, das kam, also, sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Das sind so schlechte Effekte. Du siehst halt total den Greenscreen. Das ist alles so ausgeblurrt im Hintergrund. Das sieht so scheiße aus. Also, das gibt's gar nicht. Ich muss gestehen. Ja? Ich hatte lange nicht mehr so Bock auf eine Serie wie auf Dogs of Berlin. Ja, dann viel Spaß mit der ersten Folge. Danach hast du erstmal einen Hirntumor. Weil du kannst dir nichts merken. Du kannst noch nicht mal die erste Folge wiedergeben, weil da passiert keine Sekunde mal einfach nichts. Du kannst nie was einfach nur mal sacken lassen. Es kommt immer eine Steigerung vom nächsten. So, pass auf. Jetzt hat er seinen All-Access-Pass. Und 5 Minuten bevor das Spiel angepfiffen wird, geht er in die Kabine der deutschen Nationalmannschaft und sagt, alle raus hier, außer die Spieler. Ja, immer natürlich noch gehen Baby. Alle. So. Immer noch mit Baby auf dem Arm. Jetzt hinten mit dem Rucksack. Mit so einer Deutschlandkappe auf. Und die sagt die ganze Zeit, die dürfen mich nicht filmen. Das ist der Spin-off, das kommt auch bald. So, egal. Jetzt ist er da drinne. Und natürlich gehen alle Betreuer und Trainer gehen alle raus. Ja. Übrigens, der Trainer, der Nationaltrainer, der erinnert mich massiv an Nazi. Ach so, das habe ich noch ganz vergessen. Der Bulle selber hat eine extreme Nazi-Vergangenheit. Natürlich. Und, und sein Bruder gehört zu einer extremen Nazi-Gruppierung an und seine Mutter ist so eine Art weiblicher Adolf Hitler. die, ja, ist so, die leitet den ganzen Stab die da. Die Familie Ritter, oder? Genau, das ist Familie Ritter. Nee, aber sozial etwas weiter oben, würde ich mal so sagen. So. Und oh Gott, dann entführt sie seine Kinder einfach, weil die Mutter hat sich so zugesoffen, dass die Frau Hitler, ja, die einfach die Kinder mit nach Hause nimmt und sie dann natürlich, sag mal, deutschengerecht erziehen möchte. Zum Beispiel hat sie gesagt, ja, spiel nicht mit den Kanaken auf dem Spielplatz und so. Musste man alles also noch in die erste Folge reinbekommen. Auf jeden Fall sagt er das alles immer noch in der ersten Folge? Alles erste Folge oder von mir aus zweite Folge jetzt. Aber also es sind die ersten zwei Stunden. So, dann steht er da vor der Mannschaft und sagt, ja, euer Kamerad oder wahrscheinlich sagt er nicht Kamerad, wahrscheinlich sagt er sowas wie euer Freund. Mannschaftskamerad kann man schon sagen, ohne da jetzt einen rechten. Ja, aber bei seiner Vergangenheit, Chris. Also, okay. Egal. Er sagt auf jeden Fall, nach dem Spiel, also der ist verstorben und nach dem Spiel möchte er mit allen sprechen, nur damit sie das schon mal wissen. Und dann gehen die raus und stehen natürlich völlig neben sich. Einer beginnt auf dem Platz zu weinen. Ja, aber dann gibt's. Hat auch keiner vorher gemerkt, dass er fehlt bei der ganzen Vorbereitung. Wenn der Pocho da immer ins Mikrofon reinschreit, da fällt mir immer der Kopfhörer hier runter. Das darf ja nicht wahr sein. Rada hat dann auch gesagt, das wäre gut so. Ja, aber nicht so schreien. Ja, gut, versuche ich. Aber das hat auch keiner vorher gemerkt, dass er Pocho fehlt bei der ganzen Vorbereitung und so? Nee. Doch, pass auf. Er hatte vorher Knieprobleme oder irgendwas. Und der Nationaltrainer wurde eingeweiht, dass der Spieler tot ist, man es aber bitte noch nicht an die Öffentlichkeit bringen soll. Das gab's auch schon, diese Unterhaltung. Aber dennoch ist dann der Polizist reingekommen und gesagt, so, alle mal die Fresse halten und raus hier, die kein Spieler sind, und dann durfte er loslegen. Jetzt aber, pass auf, dann gibt's noch einen anderen Spieler, der natürlich sagt, hier, für den gefallenen Kameraden gebe ich heute alles und versucht das auch. Scheitert allerdings dann in der letzten Minute, weil er den entscheidenden Elfmeter verschießt, die Türkei gewinnt. Und jetzt denken mal natürlich alle, ja gut, dann hat der Typ ja jetzt aufs richtige Pferd gesetzt, macht richtig Asche, stellt sich aber raus, sein Buchmacher wurde erschossen. Oh. Nee, auch so das geht noch. Das die ganze Zeit. Auch das noch. Es ist so fürchterlich. Achso, und dann gibt's auch noch einen schönen Nebenstrang. Da ist noch so eine ziemlich geile türkische Schwester von so einem Typen, der hat einen Kumpel, der ist ungefähr 20 und diese türkische Schwester ist, denke ich mal, so 30 und die kommen dann noch so ein bisschen zusammen. Die stehen da noch so aufeinander. War auch sehr glaubhaft, also für mich jedenfalls. Ausnahmsweise, ich verstehe die Ironie nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Ich hab's komplett vergessen. Aber ich hab's komplett durchgeschaut, weil ich hab dann auf IMDb geguckt. 10. Ich hab auf IMDb geschaut und hab gesehen, die letzten 4 Folgen sind alle mit 8 Komma bewertet. Was muss wirklich von Dogs of Berlin Mitarbeitern gewesen sein? Weil es ist für mich, Dark fand ich schon schwierig, aber das ist holy moly. Ich musste die ganze Zeit an Till Schweiger denken. Till Schweigers Serie, er wollte aber nicht mitspielen, deswegen hat er den anderen Knallkopf da reingesteckt. Felix Kramer heißt der, sehe ich gerade. Ja, und der ist ja noch so angefettelt, der soll immer so einen starken, durchtrainierten Bullen so ein bisschen rüberbringen, weil er wird auch ganz oft oben ohne gezeigt. Aber er hat halt noch so Fettpölsterchen da rechts und links rein. Nicht so gut. Ja, schön, das war das. Also du hast mich jetzt wirklich gefangen. Ich guck mir die erste Folge auf jeden Fall safe mal an. Du musst dir zwei Folgen angucken, weil sonst, du musst zwei Folgen sehen, sonst verstehst du ja überhaupt nicht, um was es geht. Nein, okay, dann gucke ich mir zwei Folgen an, ja. Ja, schön ist auch jetzt will ich die nicht noch weiter spoilern, es wird so gut. Nee, dann spoiler mal nicht. Aber ich hab, vorgestern saß ich mit meinem besten Kumpel zusammen, haben ein bisschen Shisha geraucht und haben 20 Flaschen Bier in unter 2 Minuten weggelötet. Oh. Da haben sich zwei gefunden, die so eine Art Riesengespräch hatten. Ist noch jemand da? Ja. Chris nicht mehr. Tja, sind die ersten Auswirkungen vom schlechten Internet. Pocho, was machen wir da? Ja, da worken wir auch drüber, genau wie da über deine Verletzung, da musst du drüber worken. Da ist Chris, er auch wieder. Du warst die letzten 10 Minuten nicht zu hören. Lass es 20 Sekunden gewesen sein. Du warst die letzten 20 Sekunden nicht zu hören. Das glaube ich dir nicht. Pocho, bestätige. Ich bestätige. Wir stecken natürlich unter einer Decke, aber das weißt du ja nicht. Ja. Auf jeden Fall hat mein Kumpel mir dann noch erzählt, wer alles in 4 Blocks mitmacht. Das sind ja alles wirklich gecastete Gangster-Rapper, die irgendwie von der Straße aufgegriffen wurden. Naja. Machen da welche von 187 mit? Nee, aber Samra. Ja, das ist wert. Samra und Vasil, die kennt der eine oder andere. Also dieser Vasil ist für mich kein Gangster. Ja, und ich sag dir, wie es ist, wenn da keiner von der Straßenbande mitmacht, dann ist das nicht legit. Ist nicht? Nee. Also Granit Xhaka hat da für mich mehr Straßencredibility als... Absolut. Den finde ich aber super kacke, den Typen. Hat aber gestern ein Zeichen gesetzt gegen Liverpool. Naja, hat aber jetzt... Also ich sag mal, Arsenal hat nicht überperformt gegen Liverpool, ne? Es lag aber nicht an ihm. Nee. Ey, Kandidat für den VfB? Fragezeichen? Wer? Granit Xhaka. Wer? Granit. Ja, ich geb dir gleich Granit für den VfB. Ganz bestimmt. Jo, und jetzt erstmal euren Drimmitsch. Dann geht's bei uns richtig ab in der Sturmspitze. Holt ihr echt den Drimmitsch? Halt doch du das Maul da in Hannover mit Nikolai Müller, Alter. Nikolai Müller, Fußballgott, hallo? Ja, aber immer nur, bis er sich freut. Ich sage nur, Colum. Mit dem Erfolg kam die Verletzung. Ich sage nur, Colum Hudson Odoi. Das ist für mich der allergrößte. Odoi. Ja, 21 Millionen. Das ist der beste aller Zeiten. Ja, für den VfB? Nee, den holen wir uns doch von Chelsea. Hudson Odoi heißt er. Ach, wenn ihr schon alles verpflichten wolltet. Alle. Und dann stehen immer noch Ribéry und Lothar Matthäus auf dem Platz. Der spielt Libero, der Matthäus. Ne? Ich glaube, wir stellen das System auch wieder um. Auf Libero. Wir holen Fritz Walter wieder. Darf ich mal wissen, welche Formation in eurer, nur die Formation in eurer Elf des Jahres ist? Ich habe 3, 5, 7. Bis jetzt 1-10 bei mir, weil ich habe nur Torhüter und Abwehrspieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du dich so schlecht vorbereitet hast. Finde ich auch. Ich habe aber zumindest die Programmpunkte Mittelfeld und Sturm hier noch stehen. Na gut, ja. Dann muss ich dir Sturm, wieder sagen, dann kriegst du einen Zinn abgezogen. Ja. Sturm als politischen Grund, aber. Also ich habe drei Abwehrspieler und der Rest kannst du dir denken. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um Ihnen mitzuteilen, dass wir natürlich unsere versprochenen Dinge einhalten wollen. Wir haben 2018 euch die Elf des Jahres versprochen und nachdem es jetzt inzwischen schon 6000 Elf des Jahres gibt, aber meistens nur von der Hinrunde, dachten wir uns, wir sind jetzt völlig crazy und bringen die komplette Elf des Jahres 2018 hier auf den Platz. Es gibt heiße Diskussionen, fetzige Wortgefechte und... rasante Eskalationen in dieser 42. Dieter-Ausgabe. Liebe Leute, es wird nicht die letzte sein. Hier wird Fußball fachgesimpelt bis zum Abwinken. Ja. Naja. Habt ihr auch einen Trainer des Jahres? Ja, Stefanovic, habe ich doch in April. Der Panovic, okay, dann schließe ich mich dem an und lösche ich meinen. Ja. Trainer steht zumindest hier. Auch eine interessante Diskussion, die da auf uns zukommt. Wir haben uns beschränkt auf die Fußball-Bundesliga. Ja, das ist es. Weil eben bei mir der Fußball-Sachverstand leider nicht für die anderen Ligen ausreicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann das gar nicht alles gucken, was da mittlerweile im Fernsehen kommt. Nee. Aber das kann ich noch anfügen. Morgen ist der letzte Tag, dann bin ich skyfrei. Und das bedeutet, bei mir auch. Ab 1.1. Ab geht's ab The Zone. Also, bis zum Abwinken. Also ich bin ab morgen Sky-frei und The Zone-frei. Das ist ja ein Skandal. Ich schraube es nochmal im Quadrat hoch. Vielleicht kann ich dir ja mal ein gratis Abo verkaufen. Da werde ich, verkauf mir mal ein gratis Abo. Ich schlag zu. Danke. Darauf warte ich selber die ganze Zeit. Ach so. Ich will nur nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Das genau. Die Leute fragen mich auch immer, gibt es bei deinem Arbeitgeber auch Rabatt? Nein. Meint ihr, die kriegst du keinen Rabatt? Nein. Echt nicht? Nein. Ach, hör auf, bei Rewe gibt es Rabatt, Mitarbeiterrabatt. Ja, aber bei uns nicht. Meinst du, die sind umsonst so reich geworden? Ja. Geil. Aldi hat 2018, glaube ich, zum ersten Mal rote Zahlen geschrieben. Es liegt aber an ihren Renovierungen, ne? Aber ja, rote Zahlen weiß ich nicht, aber... Aber sie haben... Rote Zahlen mag vielleicht, aber ich habe lediglich gelesen, dass sie nicht so performt haben, wie man es von ihnen gewohnt ist. Aber ich glaube, es liegt halt daran, dass ihr viel renoviert habt. Ne? Ihr habt viel investiert. Ja. Und ihr expandiert in den USA ganz groß. Ah, ja, ganz groß. Ja. Sag mal, was ist eigentlich das für ein behinderter Fetisch von dir, dass du ständig irgendwelche Aldi-News dir durchliest? Das frage ich mich auch in meinem, Google-News-Ding. Kommen ganz oft Aldi-Sachen. Ja, weil das merke ich auch auf WhatsApp, kommen immer so hier Potschuf, wo ich mir denke, wen juckt denn das? Also, das Potschu kann doch, und mich, wir sind Aldi-Guys. Also das ist, Potschu juckt, kann ich ja nachvollziehen, es ist ein Arbeitgeber, aber ich meinte generell, wen juckt es, wie viel Geld Aldi in diesem Jahr umgesetzt hat? Dass du darüber stolperst, wundert mich so sehr. Ja, aber wir haben so oft auch Schnittmengen zum Beispiel, kann ich mich erinnern, in früheren Zeiten, dass ich und Chris uns oft über die neuen Sachen unterhalten haben. Ich kriege immer so eine Lebensmittelzeitschrift, wo die Produkte im Voraus dargestellt werden. Die Libelle? Nee. Einfach eine Lebensmittelzeitschrift. Brigitte meint er. Nee, die Libelle. Libelle? Das ist die Produktzeitschrift für selbstbewusste Nahrungsexperten. Du bist eine selbstbewusste Drecksnutte, bist du. Ja, mit einem dicken, fetten Arschloch. Oh, da muss ich noch von meiner Berlin-Reise erzählen. Aber erstmal Poccio. Hatte ich einen Durchfall? So, ja. Aber erstmal Poccio. Wir haben nicht so viel Zeit. Apropos heute. Durchfall, Poccio. Ja. Sag mal, wie war es bei dir? Was, der Durchfall? Nee, was du gerade sagen wolltest. Produktlibelle. Ja, und da hatten wir sehr oft Schnittmengen, als wir über die Produktlibelle gesprochen haben. Und das war eigentlich das Ende meiner Nein, Geschichte. Ich klicke die grundsätzlich immer an, wenn da irgendwie wieder, weiß ich nicht, Atommüll in einer Bockwurst ist oder irgendwie sowas. So kommt ja, das klingt dann immer an, aus Verbundenheit, weil ich mich mit Poccio emotional so verbunden fühle. Deswegen gucke ich ja auch nur von euren beiden Vereinen Zusammenfassung, weil das eure Vereine sind. Zusammenfassung sogar? Ansonsten, ich guck mir doch keine. Auf The Zone, oder? Die 3 Minuten. Nee, schon auf YouTube, wie 1,25 mit Werbung. Mit Kommentar von Manu Thiele, zuschaltbar. Ne? Ja, hau ich aufs Maul. Geil. Auch habt ihr schon mal die Videos gesehen? Ist der jetzt auch bei The Zone oder was? Nein. Noch nicht. Warte ab. Nein. Ich freue mich, wenn Wiki mit WWE Manu Thiele zusammen über die Fight Night spricht. Ja, ey, ich sag euch jetzt schon eins, wenn ich jemals in die Verlegenheit komme, mit Manu Thiele was zusammen zu moderieren, dass ich den vor laufenden Kameras ganz... Also spiele ich einfach ganz leise so im Hintergrund ein. Freiburg von Tokotronik, ganz leise, immer wieder. Das ist wie so ein, wieder bei dem pafflischen Manöver da, dass immer der sofort anfängt zu schwitzen und sich wegrennt. So mache ich das. Ja, schön, ich freue mich drauf. Also jetzt ganz kurz ein Abschwenker zu meiner Berlin-Reise. Das war skandalös, was da passiert ist. Und zwar musste ich immer dann scheißen, wenn ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe wirklich versucht, meinen Stuhlgang immer direkt morgens zu absolvieren. So möchte ich es mal sagen. Problem ist aber gewesen, dass wir meistens in der Stadt frühstücken waren. Und genau da fängt das Problem schon an. Da steckt der Kaffee zu, ne? Naja, man muss nochmal kurz 12 Stunden zurückspulen. Und sich vor Augen führen, dass ich ja meistens abends dann schon nochmal richtig zugelangt habe. Da habe ich mir nochmal so eine halbe Schweinehälfte drin geworfen und 15 Päckchen Donutlücken. Was? Also auf jeden Fall habe ich da viel gegessen. Gehe dann am nächsten Morgen mit Familie zum Bäcker und habe mir da das Kaiserfrühstück rausgelassen. So, großen Kaffee, 12 Brötchen. Und 58 Kilo Aldi-Aufschnitt. So, das habe ich dann verputzt. Hast du auch so kleine in Plastik eingepackte Nutella-Dinger gehabt? Nee, die esse ich nicht, so eine Scheiße. Wenn ich sowas schon sehe, da flippe ich immer aus, weil ich mir immer die Hände voll mache mit dem Dreck. So, da schmeiß ich auch immer, demonstrativ schmeiß das zurück, wenn es auf dem Teller liegt. Scheiße. Genau. Da kriegst du die sogar in den Kopf so. Da kriegst du diese Etagere und diese kleinen Nee, die Butter hat, mich und hat mal eine gefragt mit Honig oder mit Marmelade? Na, ich meine, Alter, vor dir steht ein 1,90, 100 Kilo Mann. Honig oder Marmelade? Was bist denn du für ein Arsch? Das heißt, mit Wurst oder mit Käse? Und nicht mit Honig oder Marmelade. So eine Scheiße. Wurst. So. Mit Wurst. Ich nehm die Plutoniumwurst, nehme ich vom Aldi. So, auf jeden Fall. Danach ist es ja dann so, dass du dann durch Berlin marschierst und läufst. Und das bringt den Darm in Wallung. Und da habe ich jedes Mal den gleichen Fehler gemacht. Ich spürte einen leichten Druck und dachte, das geht schon wieder weg. Lass uns erstmal in die S-Bahn. So, und dann fährst du 4, 5 Stationen und du weißt, es geht nicht mehr. Und es gab das schlimmste Erlebnis war, als wir abgereist sind. Ich meine, den anderen Scheiß lasse ich kurz weg, weil wir haben wirklich nicht so viel Zeit. Wir setzen uns ins Auto und mir ging es eigentlich gut. Und dann spürte ich wieder den leichten Kotdruck. Und dann ging es los. Dieses Thema. Ja, ich muss es erzählen. Es war am 26.12. Am 25.12. Da hatten dann auch ganz viele so typische Scheißhausorte zu, wie zum Beispiel Five Guys oder McDonald's oder so. Hatte wirklich zu. Das gab's gar nicht, ey. Echt? Dann bin ich da. Ja, ich war an der Mercedes-Benz-Arena da in Berlin und auf einmal musste ich Tiere scheißen. Dann gucke ich schnell auf dem Handy, wo hier ein Scheißhaus sein könnte. Steht Five Guys. Da wohnt mein Cousin übrigens. Richtig. Cool. Da hätte ich ja da klingeln können. Auf jeden Fall will ich dann zu Five Guys rein, ist der Laden dicht. Dann habe ich gesagt, Maddie, ab ins Auto, ich muss scheißen, los. Und ich wusste ja nicht, wohin. Nachdem ich gesehen habe, dass Five Guys zu ist, musste ich mit dem Schlimmsten rechnen und jedes von mir angesteuerte Restaurant ist zu. Dann musste ich einmal kurz in Berlin, mitten in Berlin anhalten und aussteigen, weil ich mir sonst in die Hosen geschissen hätte. Ich habe gesagt, ich muss jetzt kurz anhalten. So, dann waren wir am Potsdamer Platz. Das ist der einzige Ort, wo ich sicher sein kann, dass ich scheißen gehen kann, weil da das scheiß Kino ist und da, die haben mit Sicherheit offen. Also sind wir dahin und dann fangen die beiden Weiber schon wieder an davon zu sprechen, dass sie eigentlich noch Hunger hätten, wir könnten ja noch Mittag essen. Dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir hier zu Maredo. So, dann sind die, also die haben sich schon hingesetzt und ich bin direkt ab nach unten gerannt. Ab in die Zeitmaschine. Ich bin sofort runtergerannt auf das Scheißhaus, habe da ordentlich einen reingekübelt und dann kam ich aber nicht mehr aus dem Scheißklo raus. Hä? Ja, weil ich gehe nicht aus dem Klo raus, wenn draußen Leute stehen. Also wenn ich drinnen... Ja, das, ich, kannst du vergessen, geh nicht raus, ich schäme mich da. Wegen deiner Geräuschkulisse. Nein, weil ich möchte nicht sehen, dass jemand mich, dass jemand weiß, ich verkacken, das möchte ich für mich behalten, in dem Fall. Gut, dass du da auch nicht so offen drüber sprichst. Hier ist es ja egal, aber wenn ich aus der Toilette rauskomme und da steht jemand. Hier im Podcast ist es ja völlig egal. Ja, es geht mir darum, wenn ich da rauskomme, dann weiß der Automat, das ist auch ein Zeichen von Schwäche. Ich möchte nicht, dass jemand weiß, er war jetzt groß. Er ist so nur ein Mensch. Er geht und dann saß ich da, hab mir das, und das ist das Nächste. Ey, ich verstehe es heutzutage wirklich nicht mehr, warum viele Toiletten immer noch dieses komische Schmirgelpapier benutzen. Das kann doch echt nicht sein. Dieses ekelhafte Scheißhauspapier. Ja, ohne Scheiß. Ich gehe inzwischen immer schon davon aus, dass ich einen Schlüpper nehme zum Abwischen. Weil es wirklich nicht mehr anders geht. Den schmeiße ich natürlich weg. Ist ja klar. Was ist das wirklich? Ja, wenn das so ein hartes Papier ist, natürlich. Das ist ein H&M-Schlipper. Das kostet ja jetzt nicht 1.000 Euro oder so. Ja, ist ja okay. So, also auf jeden Fall, dann musste ich warten. Sag mal, habt ihr euch mal mit diesem harten Klopapier in den Arsch abgewischt? Das tut doch weh. Ich war 9 Monate bei der Bundeswehr, da gibt's nichts anderes. Warum? Ja, was soll denn das? Das ist doch einfach nur Schikane. Normal musst du das Restaurant sofort verlassen. Weil so wie da auf dem Klo gearbeitet wird, so sieht es wahrscheinlich auch in der Küche aus. Da wird nur mit grobmotorischen Scheiß-Zutaten gearbeitet, die alle Hauptsache billig sind. Weil wenn du beim Klopapier schon wenn du wegen einer Klorolle schon 10 Cent versuchst zu sparen, was meinst du, was es da für Lebensmittel dann gibt in der Küche? Ja. Glaubst du, dass die da das aufschlagen? Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, wie es in der Gastronomie läuft. So, nee, das weißt du nicht. So, jetzt pass auf, dann war ich halt fertig, dann höre ich schon, wie draußen einer pisst. So, und dann wusste ich, oh, das, man hört es ja, wenn es so ein Vetter ist, dann gehe ich schon dreimal nicht raus. So, dann kommt der Nächste rein. Denn, dass es ein Vetter ist beim Pissen? Das hört, wenn die so schwer atmen beim Pissen. Das ist so. So, dann stehen die da und nudeln sich da einen ab. Dann wäscht er sich ewig die scheiß Hände. Wenn der nicht so lange gebraucht hätte, wäre ich ja schon draußen gewesen. Und dann kommt der Nächste rein. Ja, und so ging das bestimmt. 5 Leute kamen da rein zum Pissen. Und alle haben sich eine Viertelstunde die Hände gewaschen. So, und dann kam kennt ich endlich wieder hoch. Dieses völlig selbstverständliche am Pissoir gestehen und dann richtig einen fahren lassen? Oh, das ist schlimm, das kann ich nicht. Also wenn jemand neben mir steht, kann ich es nicht. Fall. Aber manchmal passiert es versehentlich. Weil wenn du vorne öffnest, ist ja auch manchmal der Fall, dass ich hinten... Ja. Und das Schlimme ist, wenn du versuchst, das aber zu verhindern. Normal wird es sich halt so anhören. So, aber wenn du jetzt versuchst, das verhindern, dann hört es sich so an. Dann wird es viel länger anhalten. Und das Schlimme ist, du kannst ja dann nicht so, Entschuldigung, nee, du machst es halt. Und ja. Daneben dir auch, ganz schlimm ist für mich übrigens, wenn Leute Mahlzeit sagen auf dem Klo. Das ist... kennt ihr das nicht? Ihr geht aufs Klo und es ist halt so um 12 und dann Mahlzeit. Stehen die da mit ihrem Schwanz in der Hand und sagen, Mahlzeit. Aber ich glaube, wenn man selber der ist, der am Pissoir furzt, denken sich die anderen alle nur, okay, er ist ein normaler Mensch. Oh, das habe ich übrigens im Fitnessstudio. Das muss ich, letzter Abschweifer aber wirklich. Ja. Gestern im Fitnessstudio habe ich einen Entschluss gefasst. Ich habe euch ja erzählt von dem mit dem Langschwanz. Den ja? Langschwanz, ja. So, der war aber nicht da. Es war ein fetter Mann mit einem sehr dünnen Penis und kleinen Penis duschen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich diese Dusche immer so begehe, als hätte ich den längsten Schwanz und den Körper von The Rock. Das habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen merkwürdig aussieht, aber es führt zumindest dazu, dass sich alle wegdrehen. Also, weil ich habe gesagt, ich habe jetzt hier Big Dick Energy. Ab sofort besteige ich so jede Dusche. Also wenn ein Raun durch euer Fitnessstudio geht, dann kann es sein, dass ich vor Ort bin. Dann bist du in der Nähe, ja? Ja, dusche ich gerade. Ich öffne Automatiktüren auch immer so, als ob ich die Macht hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber. Ja, in die Hocke gehen kurz und dann so einfach. Die sicherlich mal eine Phase. Gut. Mannschaft des Jahres 2018. Darum soll es hier heute gehen. Schön, ich freue mich. Ja, also ich mich auch. Ich weiß nicht, fangen wir an beim Tor oder was? Oder wie? Ja, freilich. So. Ja, will ich sagen, ja! Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich steige schon mal direkt ein. Das fiel mir schwerer, als ich zunächst dachte. Ich kann ja mal vorweg schicken und dann lasse ich einfach mal euch das Wort. Ich habe eigentlich sofort gedacht, ich Jan muss sagen, Sommer. Ich habe für jede Position, ja, ich habe aber für jede Position auch noch einen internationalen Spieler, der für mich auf dieser Position herausragend war. Vielleicht finde ich auch noch einen. Ich habe 7 Torhüter auf meiner Liste und muss mich jetzt für einen entscheiden. Ja. Tja. Nee, sagt mal jetzt ihr, wenn ihr so habt. Ja, ich mache es kurz, weil ihr beide mit dem, also ich fand, ich erst hatte ich Birki. Weil es ist wirklich Birki 2.0 im Jahre 2018, der ist ein ganz anderer Mensch, habe ich das Gefühl. Stopp, kurzer Einspruch oder Nachfrage. Findest du, dass das auch für die Rückrunde 2017, 2018 gilt oder erst jetzt für die Hinrunde 2018, 2019? Das gilt erst für die Hinrunde 18, 19. Ich hab mich natürlich auch die Frage gestellt, reden wir vom Kalenderjahr 2018 oder von der Hinrunde? Wir haben ja gesagt vom Kalenderjahr. Gut, weil dann ist es für mich... Was machst du denn da so? Weil ich ein lustiger Typ bin. Dummes Schwein, du. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, aus romantischen Gründen Gott ist es für Gott sei Dank. Gut. Ich freue mich halt, dass du ehrlich bist. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als mit mir deine fiesen Matenten anzuhören. Ja. Na, was denn? Boden verlegen. Hoden verlegen? Boden verlegen. Boden? Wer hat die Boden zu Boden? Eine hodenlose Frechheit. So. Also ich hatte natürlich Birki für diese hervorragende Hinrunde, aber ich glaube, es liegt nicht nur an Birki selbst, dass Birki so gut ist, sondern auch an den guten Vorderleuten, die Birki zum ersten Mal oder seit langem hat bei Dortmund. Dann hatte ich Ulreich, der irgendwie, ja, hast du hier nach Shisha aber der hat natürlich sich den kompletten Kredit bei den Champions-League-Spielen gegen Real Madrid verhagelt. Aber ich muss bei Ulreich geht das Gleiche für Birki nur andersrum. Mit diesen Vorderleuten muss er eigentlich eine bessere Leistung im Tor zeigen, als er gezeigt hat. So. Ja, ist und ist ein Arschloch, das kommt auch noch dazu. Wieso? Weil es ein dummes Schwein ist. Ach so. aber am Ende muss ich ganz unspektakulär machen. Mein geht an Jan Sommer. Ja, Pocho, ich denke mal, da gibt es wenig Gegenwehr aus Gladbach. Ich habe ja versucht, ziemlich neutral zu bleiben. Ja, ja, ich hätte natürlich auch, ich hätte nach, und weil wir uns ja vorher knickknack auf das Kalenderjahr geeinigt haben, habe ich da auch die ganze Leistung genommen und habe die gleiche Wahl getroffen, weil einfach die Entwicklung seinerseits immer so also, Ulreich, ne, meinst du? Ja, genau, besonders Ulreich. Die Entwicklung von Sommer halt immer noch ein Stückchen oben drauf legt. Und ich auch wirklich das Gefühl habe, dass der noch nicht am Zenit seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist. Wie alt ist denn der? Kann ich dir ausrechnen? 33, oder? Nein, der ist jünger. Echt? Ist der jünger? Ja, der ist jünger. Wir schauen mal nach. Jan Sommer ist... Mit Y wird der geschrieben. Ne? Ach echt? Ja. Das weiß ich. Der ist 88 geboren, da ist er 30. Ja. 17. Dezember 88. Ja. Also 31, nee, ist er doch 31. 30. Ja, 2 Jahre jünger als ich. Oh, dann hat er auf jeden Fall noch seine Zukunft vor sich. Ne, da habe ich auch die gleiche Wahl getroffen, einfach weil der kontinuierlich meiner Meinung nach die besten Leistungen auf der Position bringt. Ich kann euch ja mal meine Liste hier kurz offenbaren, die ich zum Thema Torhüter gefunden habe. Ich kann aber vorweg schicken, bei mir wird es auch Jan Sommer. Ich hatte außerdem noch Peter Gulaschi, Lukas Hadecki, Kohn Kastels, Giri Pavlenka und Roman Birki und natürlich auch Ron-Robert Zieler. Also alle Torhüter der Bundesliga, ja? Nee, pass mal auf. Ich habe mir nämlich so überlegt, ich finde, die sind alle, haben alle ihre Berechtigung auf dieser Liste. Zieler hat in der Rückrunde sehr gut gehalten, hatte dann definitiv in der Hinrunde seine Probleme. Der steht bei mir auch auf dem letzten Platz hier, also der steht eigentlich gar nicht zur Debatte. Birki bin ich absolut bei dir, Chris. Tolle Hinrunde, aber dafür eine Rückrunde eher schwierig. Ich dachte nämlich auch, dass sie den Hits nicht nur als Nummer 2 verpflichten. Hm, habe ich auch gedacht, sondern ja, als One-on-One-Contender, ne? Ja, ja, genau. Und der Bessere wird sich dann letzten Endes durchsetzen. Aber da muss man sagen, hat Birki echt nochmal angezogen. Pavlenka fand deswegen ich auch. Deswegen vielleicht auch. Es hat mit Sicherheit nicht geschadet, dass es da eine gewisse Konkurrenz gibt. Also, denke ich auch mal, ist ja. Ist auch Schweizer, glaube ich, Hitz, oder? Ja. Verrückt. Birki, Hitz und natürlich auch Favre. Die kennen sich. Pavlenka kenn ich jetzt nicht. Fand ich auch sehr, sehr gut. Vor allem in der Rückrunde. Castells, für mich auch ein toller Torhüter. Brauch jetzt nicht jeden durchgehen. Aber ich habe mir dann überlegt, es muss ja eigentlich darum gehen, welchen Torhüter würdest du dir ins Tor stellen und hättest damit immer ein gutes Gefühl. Also so immer so ein klarer, sicherer Rückhalt. Ähnlich wie Oliver Kahn oder Manuel Neuer zu besten Zeiten. Du weißt einfach, der Junge holt hinten die Unmöglichen noch aus dem Netz. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jungs, die ich jetzt hier aufgezählt habe, alle auch immer mal wieder so eher schwächere Tage. Also gerade die jetzt wie Zieler, Birki, Pavlenka, die hatten alle auch mal so einen Lapsus mit drin. Und Jan Sommer hat auch schon mal irgendwie ein komisches Ding mit drin, aber von allen Torhütern ist er aus meiner Sicht neben Peter Gulaschi der konstanteste. Und vor allem sportlich mit einer Tendenz, da gebe ich Pocho recht, die nach oben zeigt. Also da geht noch was. Ja. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Ich finde, was Jan Sommer aber dennoch noch so ein bisschen fehlt, das ist so eine menschliche, körperliche Autorität zu sein. Der ist sportlich, ist der irre, der ist richtig gut auf der Linie vor allen Dingen, aber der strahlt für mich noch nicht so aus, wenn du an den ranläufst als Stürmer 1-gegen-1, dass du dir in die Hosen scheißt. Das strahlt er noch nicht aus, wird er vielleicht auch nie, weil er so ein hübscher Typ ist. Genau, der macht nämlich genau das. Der ist jetzt nicht so optisch gesehen so der Manuel Neuer, wo du denkst, scheiße, da laufe ich gegen den Mountain. Genau, ja, ja, ne? Ja. Das ist ja irgendwie, würde ich so vergleichen, ne? Da hast du so den Mountain stehen vor dir, der alleine durch die Rüstung und alles, die er durch seine Muskeln da hat, dann schon wirkt, wie scheiße, da komme ich nicht gegen an. Aber ich glaube, weißt du, wenn du gegen Jan Sommer vorgegenläufst, durch seinen Charme macht er dich dann fertig. Da denkt er, nee, da kann ich nicht reinschießen. Das kann sein, ja. Ja. Der sieht ja aus wie der Mann aus der Cola Light Werbung. Ja. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass er da so für die Mannschaft auf dem Platz wichtig ist. Schon ja, ja auch die Autorität ausstrahlt. Also ja, die jetzt vielleicht jetzt beim Gegner nicht so ankommt, aber für die Mannschaft ist es, glaube ich, schon jemand, der da auch aufrütteln kann und ein Zeichen, wie man so schön sagt, setzen es kann. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der in Gladbach geblieben ist. Ich glaube schon, dass der Alternativen hatte nach der WM. Ja, ja, da gab es ja genügend Gerüchte, gerade in England und so. Da bin ich auch gespannt, wenn Gladbach. Wie es nächsten Sommer aussieht. Ja, ich denke mal, wenn die in die Champions League kommen, haben sie gute Chancen, ihn zu halten. Aber in dem Moment, wo vielleicht nur die Euroleague drin ist, ich bin mir nicht sicher, aber da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sagt, jetzt hier mit 31 dann muss ich vielleicht nochmal den Move wagen, um dann wirklich nochmal bei einem richtigen Top-Club gutes Geld zu verdienen. Aber um Pocho jetzt mal ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Kurze sportliche Frage an euch. Als deutscher Meister kommt man damit in die Champions League? Weil dann wird er doch bleiben, oder? Ich habe ja gestern noch eine Zeile gelesen, Gladbach spielt um die Meisterschaft. Ja, ja, ja. Naja, schöne facto Zeile. Spielen sie das ja auch noch. Ja, ihr seid ja auch. Also ich würde es nicht komplett ausschließen. Ihr habt als Top-Team jetzt von da oben keine Doppelbelastung oder Dreifachbelastung. Ja, Dortmund, Bayern dürfen sich dann im Winter schon noch ein bisschen. Wir sind aber nicht mehr punktgleich, ne, Pocho? Nee. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Gut, ich glaube, der Pocho hat es verloren. Mich interessiert es nicht, weil für mich zählt nur die Tordifferenz. Ja, das ist richtig. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Einigen wir uns jetzt auf eine Aufstellung? Weil ob wir 3 oder 4 Verteidiger nehmen, finde ich sehr wichtig, weil ich bin für 3. Scheiß auf Verteidiger, du brauchst keinen mehr. Ja, und ich bin für 4. Ich habe nämlich ein klares 4-4-2. Ich habe auf jeden Fall auch eher 4 als 3. Ja, sportlich natürlich eher, aber wir haben noch alle 4 mehr Mittelfeldspieler, oder? Naja gut, also ich hab einen Dreier im Mittelfeld. Pass mal auf, darf ich jetzt mal ganz klar meinen Unmut zum äußern. Ich hab hier wirklich gesessen und ja, habe mich wirklich darauf fixiert, 11 Leute aufzuschreiben. Das ist gut, das ist schon mal gut. Ja, ich hätte auch lieber da einen Gladbach-Spieler hingesetzt oder da einen Spieler, wo ich denke, der ist anders. Nein, aber ich habe mich auf 11 fixiert. Und ihr fangt jetzt an zu sagen, ich habe international noch jemanden. Chris war das. Das hat er mir heute Morgen geschrieben, dass du noch mal international eine Ergänzung hast. Dass du das. So, sagt der Erste, ich habe international eine Ergänzung. Der andere sagt, ich habe hier 4, 5 Stück. Also das tut mir ein bisschen weh in meinem kleinen Herzchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, Moment mal, ich habe mich ja letzten Endes schon für einen entschieden. Ich wollte ja nur die Ergebnis wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin, das wollte ich dir nur mitteilen. Naja gut, okay, das kann ich auch. Dann lasse ich das in Zukunft weg. Nein. Kommen wir zur Abwehr, Pacho. Yes. Innenverteidiger Manuel Akanji und Matze Ginter. Da hast es. Das ist für mich meine Trauminnenverteidigung. Ich kann euch aber trotzdem sagen, ich bin wirklich so reingegangen, wenn ich mir von allen Bundesligaspielern meine Traummannschaft zusammenstellen könnte. Das hat jetzt nicht nur damit was zu tun, ob jemand besonders gut ist oder so, sondern ich möchte auch Typen haben, die ich einfach gut finde. Also so von ihrer Art und Weise. Und der Matze Ginter ist jemand, den musst du in der Mannschaft haben. Nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern ich glaube, dass der auch von seiner ganzen Art und Weise ein sehr, sehr guter Typ ist. Das konnte ich herausfinden, als ich das letzte Fohlenradio gehört habe. Ah. Tolles Interview Matze Ginter. Muss man sagen. Ist ein ziemlich cooler Typ. Chris, wenn ich ganz kurz vorgreifen darf, weil das so nahtlos daran anpasst. Es ist seltsam, dass du da den Gladbach-Spieler nimmst. Und ich da den Stuttgart-Spieler in der Verteidigung. Denn ich habe, wie gesagt, das Jahr 2018 gesehen. Meine Innenverteidigung besteht aus Pavard und Kehrer. Was? Ja. Thilo Kehrer? Thilo Kehrer? Thilo Kehrer, ja. Weil der von den Werten her, wenn du dir die Werte anguckst. Jetzt macht der einen auf Werte gucken. Ja, ich habe mir wirklich ein bisschen Mühe gegeben in der Zeit, die ich hatte. Finde ich gut. Ja, also. Mann. Ich nicht. So. Und hab mir da die Kickernoten und so angeguckt. Was? Und die Passquoten und all sowas. Und in der Spieleröffnung und sowas. Da komme ich von den Werten her bei Pavard und Kehrer als wirklich, ich bin anders oder ähnlich wie Ricky an die Sache rangegangen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Geld hätte und so ein altes Managerspiel auf dem PC, welche Mannschaft würde ich mir da zusammen kaufen aus der Bundesliga? Und genau. Da stehen für mich Pavard und Kehrer in der Innenverteidigung. Ja. Jetzt sag mal du, Chris, wen du hast. Ich habe in der Innenverteidigung, auch wenn ich mit einer Dreierkette spielen würde, habe ich aber dennoch vier Verteidiger. Meine Innenverteidigung. Wie geht das denn? Hä? Du spielst mit einer Dreierkette und hast vier Verteidiger? Ja, habe ich aufgeschrieben. Ach so, das macht man einfach, indem man einfach mehr Ideen hat und die auch noch zu Papier bringt. Dass du vielleicht mal bei dem Weinziel einfach mal mittrainierst, ein paar Ideen mit reinwirfst. Weil ich glaube, gerade solche Querdenker, die würden dem VfB gut tun. Also ich bin ganz ehrlich, ohne jetzt irgendwie arrogant zu wirken, ich glaube, ich würde dem VfB Stuttgart gut tun. Ja, das wirkt überhaupt nicht arrogant auf mich. Also ich kann mir eigentlich kaum noch jemanden vorstellen, der dem VfB schlecht tun würde. Also wir haben eigentlich alles jetzt durch. Also es kann nur noch bergauf gehen. Soll ich es mal machen? Mach's doch einfach mal. Aber dass du so einen Alexander Ristic-Patex-Stuhl da hinkriegst auf jeden Fall. Oh ja, das wäre schön. Und so eine Ballonjacke. Oh, aus so Ballonseide, ne? Ja. So eine Räuschjacke. Und du musst alle Spieler, das frage ich mich sowieso, ich finde, dass ein Trainer muss die Spieler, der muss denen immer neue Namen geben. Das würde ich schön finden. Dass bei so eine Situation entsteht, so, dass jemand sagt, übrigens, Glückwunsch zum Geburtstag, Terrier, ne? Berti Vogts hat heute Geburtstag. Wahnsinn. Gommes, du Hure, würde ich sagen. Ja. Da hört er bestimmt. Du weißt ja, der hat ja damals im Bus gesungen bei Wolfsburg. Mario Gommes ist ein Hurensohn. Hat er lauthals mitgesungen. Ja. Gut, jetzt, also wer denn? Meine Innenverteidigung besteht eben, weil ich auch das komplette Jahr gesehen habe und auch mir gedacht habe, wenn du eine Mannschaft dir aussuchen könntest, wo du wahrscheinlich perspektivisch die geilste Mannschaft hättest, das ist Benjamin Pavard. Okay. Und Diallo. Diallo aus dem Grund, wie alt ist der? Anfang 20? Der wird doch wohl 23, 24 oder sowas sein. Ne? Ich glaube, der ist erst 21 oder so. Das ist eine Lüge. Oder 20 sogar. Aber ich finde, der Typ strahlt so eine Souveränität und Cockiness aus. Ich finde das einfach nur geil. Abgeklärt Akanji, ist fuck. 22 ist der. Akanji ist vielleicht ein bisschen besser. Aber ich finde, der Diallo strahlt was aus mit seinen, wie alt ist er, 22? Ja, 22, ja. Das finde ich mega. Ich finde den Diallo schon ziemlich geil. Also bei mir wäre es Pavard und Diallo, die IV. Also es gibt ja jetzt schon mal eine Doppelnennung und mit der kann ich ganz gut leben. Das ist Benjamin Pavard. Ich kann euch aber sagen, warum ich den zum Beispiel nicht mit in die Innenverteidigung bei mir gestellt habe, weil er natürlich ähnlich wie viele andere VfB-Spieler eine katastrophale Hinrunde gespielt hat. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich fand die Rückrunde von ihm sehr gut. Ich fand die WM auch sehr gut, aber für mich war beides nicht herausragend. Also er war für mich jetzt nicht so eine Entdeckung, möchte ich fast schon sagen, obwohl das vielleicht jetzt ja, auch ein bisschen komisch. Ja, das war doch schon. Ja, aber vielleicht, weil ich auch ein Stück weit schon damit gerechnet habe, dass der sich sehr, sehr gut zurechtfinden wird, weil er schon in der zweiten Liga eine gute Rolle gespielt hat. Und da konntest du schon erkennen, dass das ein guter ist. Vielleicht hat es mich deswegen nicht mehr so weggeblasen, könnte natürlich sein. Wahrscheinlich ist es das wirklich, ja. Und er hat natürlich seine denkwürdigsten Spiele für die französische Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger gemacht. Deswegen wird er ja auch oft von sogenannten Experten als Rechtsverteidiger wahrgenommen, obwohl halt er eher schon der ziemlich gute Innenverteidiger ist oder eben in der Dreierkette dann den rechten Part übernimmt. Wie man das bei uns Fußballfachsachverständigen sagt. Sag mal. Es ist ein polyvalenter Verteidiger. Das ist ein absolut ein polyvalenter Spieler. Das stimmt. Wenn einer für mich ein polyvalenter Verteidiger ist, dann ist das Benjamin Pavard. Der kann rechts und links. Ich lasse mich drauf ein, absolut. Aber er muss sich definitiv steigern, weil das, was jetzt in der Hinrunde ablief, das reicht für mich schon nicht. Abwarten, Pocho, abwarten. Nicht ohne meinen Segen geht er dahin. Das sage ich dir. Und wenn ich eigenhändig an den Locken ihn zurückziehe über die A8. Entlangschleife, über den Eichelberg, hoch und runter schleife ich den. Eichelberg? Ja, so heißt der Eichelberg. So lang, bis Benjamin Pavard sagt, leck mich, ich gehe nach Neapel. So lang mache ich das. Nach Neapel, ja. So, also Benji ist am Start. Und dann haben wir noch drei Innenverteidiger. Da müssen wir uns jetzt auf einen einigen. Eigentlich vier sogar. Thilo Kehrer, Matze Ginter, Manuel Akanji und Diallo. Ich möchte, Pocho, dir nicht zu nahe treten, aber Thilo Kehrer kann ich für mich absolut nicht nachvollziehen. Vielleicht von den Daten her so, aber wenn ich jetzt von all den genannten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, ja, Thilo Kehrer höre, habe ich das Gefühl, dass ich bei dem Spiel, wer passt nicht hierher, den Spieler schon rausgefunden habe. Ich möchte dazu etwas sagen. Chris, sag Thilo doch mal was Kehrer, dazu. Thilo Kehrer. Thilo Kehrer hat sich bei PSG jetzt richtig durchgesetzt. Das allerdings erst auf diesem Niveau bei PSG. Das zählt ja nur nicht da rein, dass wir sagen, das sind nur Bundesligaspieler. Denn bei Schalke hat er natürlich stark gespielt, aber so richtig auf dem Radar habe ich ihn erst auch als Nationalspieler, seitdem er bei PSG ist. Ich bin der festen Meinung, dass die Wahl von Pocho, Thilo Kehrer zu nehmen, eine Frechheit ist. Und nicht nur eine Frechheit, sondern diese Aussage zeugt auch von keinem Fußballsack. Der Wein ist geöffnet und eingeschenkt, Freunde. Ist das gerade ein Shoot? Ist das ein Live-on-Air-Shoot gegen mich? Pocho, ja. Soll ich mal sagen, was das war? Ja. Das war die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Und dann gibt's hier noch was. Leute, haltet euch fest. Der Eisenbichler hat beim Auftakt in Oberstdorf irgendwas gewonnen. So, also was heißt denn das jetzt? Der Kehrer ist raus, oder ist was? Der ist raus. Da kann sich Pocho gar nicht wehren. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Der hat schon seinen Sommer am Tor, da soll er mal glücklich sein. Also dann bleiben Akanji, Ginter und Diallo übrig. Dann nehmen wir den Ginter. Ich kann damit leben, aber das Ding ist halt, eigentlich müssen die Dortmunder, einer von den beiden muss ja fast schon drin sein. Ja, hast du recht. Und wenn man sich überlegt, dass Diallo in Mainz, ja, oder sollen wir doch so eine Dreierkette nehmen und dann zwei hochstehende Außenverteidiger? Das würde ich machen. Ich find's geiler. Pocho? Ich hab gesagt, was meine Aufstellung ist. Ja, wir können ja dann. Ja, gut, aber wir haben ja jetzt. Du kannst ja dazu dann trotzdem. Wir können das ja so machen. Also, kurze Systemfrage. Ich hab 4-3-3. Chris, du hast? 3-5 und den Rest. Und zwei. Pocho? 4-4-2. 4-4-2. Das heißt, im Sturm. Werden wir uns schon einig? Im Mittelfeld ist dann das Problem für uns. Ja, Ich glaube, wir haben da auch kein Problem, das Problem ist nur die Verteidigung. Nee, ich habe da auch jemanden im Mittelfeld, den ihr wahrscheinlich vielleicht in den Sturm setzt. Das kann auch sein. Ja, dass er sowieso schwimmt, also oder fließend. Pocho und ich haben beide vier Abwehrspieler. Chris, kannst du mit vier Abwehrspielern leben? Ich kann mit vier Abwehrspielern leben. Dann entscheidest du jetzt, wer in die Innenverteidigung neben Benjamin Pavard kommt. Ja, es muss ein Dortmund, da finde ich auch, da hast du richtig argumentiert, dass es einer von den beiden sein muss. Mir scheißegal, nimm Diallo, weil ich ihn genommen habe. Das finde ich fair. Oder? Abdou Diallo ist notiert. Der arme Matze Ginter mit seinem blauen Auge, der weint jetzt. Das ist ein Hurensohn. Pass auf, jetzt komme ich. Den nehme ich einfach hier als Außenseiter-Pick. Rechter Verteidiger. So, da hast du es. Da fliegt einfach dieser völlig behindert aussehende Joshua Kimmich raus mit seiner Milchmädchenfresse. Ja, und, ist bei mir in der Aufstellung drin. Ja, der ist für mich auch sowas von gesetzt. Ja, ist er ja auch, Mann. Also Rechtsverteidiger Kimmich, der hat eine solide Hinrunde gespielt. Brauchst nicht argumentieren. Der ist gesetzt. Ja, komm, bumm, zack, fertig. Der ist als Rechtsverteidiger gesetzt. Es gibt in der Bundesliga aus meiner Sicht keinen besseren Rechtsverteidiger als Joshua Kimmich. Vor allem auch, Vielleicht noch Janschke. Ja, aber gut, von der Frisur ist das halt einfach. Ja, da hast du recht. Okay, an mir gebe ich dir recht. Der ist der Schnäuzer auch schöner. So, kommen wir zum Linksverteidiger. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da eröffne ich jetzt einfach mal. Hm? Da habe ich eine kleine Überraschung. Oh, jetzt. Aus der Puppenkiste gezogen. Ja, habe ich auch. Na, guck mal an. Philipp Max ist für mich vielleicht jetzt nicht der kompletteste Linksverteidiger, aber was der jetzt abgezogen hat in dem Jahr, was Vorlagen angeht, selber Tore geschossen hat, bei diesem Konglomerat in Augsburg, ist für mich schon erwähnenswert. Und ich finde es fast skandalös, dass er nicht mal, nominiert für die Nationalmannschaft, oder? Das ist es. Genau das wollte ich nämlich auch heranfügen. Der ist bei Augsburg für mich der auffälligste Spieler. So, und auch Gregoritsch. Er ist für mich auch die Symbolfigur für den Misserfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Philipp Max, dass man hinten links, da hast du wirklich gar nichts. Ja, da spielst du ja lieber mit Thomas Schulz oder wie der heißt. Es muss Philipp Max sein, weil das ein Statement ist. Und Jogi Löw wird weinen, wenn wir den da auch noch reinstellen. Putscher, hast du noch einen anderen? Jetzt kommt der Poncho mit Hakimi oder so, das zählt alles. Nee. Ja. Ich kann da wirklich mit leben mit der Aussage von euch. Ich weiß bei meinem nicht, ob er wirklich links spielt, um ehrlich zu sein. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Ding. Ich habe da Pisscheck gestellt. Nee, das ist falsch, leider. Spielt der rechts? Ja. Ja, gut. Dann kann ich mit. Aber wie kommst du auf Pisscheck? Der hat ja eigentlich in der Rückrunde, glaube ich, war der meistens verletzt, oder? Ja, ich gehe aber von der Hinrunde aus. Und da ach so, hast du eigentlich komplett den kompletten Ablauf hier hast du durcheinander gebracht. Nein, ich gehe davon aus, weil das übergestrahlt hat, was in der Rückrunde die anderen Leistungen waren für mich. Hast du jemals ein Spiel vom ersten FC Augsburg gesehen? Komplett? Bayern habe ich gesehen. Guck mal an. Dann wäre es dir aufgefallen, was Philipp Max für eine der knistert denn da schon wieder so? Das weiß ich nicht. Warte mal, ich habe doch hier noch einen Energy Drink gehabt. Sag mal, wisst ihr, wo ich den hingestellt aber wahrscheinlich nicht unter der Tapete. So. Nee, aber wie gesagt, dann kann ich mit eurer Wahl nehmen wir das an. Dann steht schon mal die Abwehrreihe. Philipp Marx. Ich hab ihn, ich freue mich so. Ja, Abdo Diallo, Benjamin Pavard und Joshua Kimmich. Kommen wir nun zum Mittelfeld. Das ist jetzt sehr interessant. Schönes Geräusch an dieser Stelle von. Da wäre ich einfach dafür, dass wir unsere vier Namen einfach jeder hintereinander droppen. Ich habe ja nicht vier, ich habe ja fünf. Ich habe drei. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe noch keine drei, weil ich ja nur im Mittelfeld stehen habe. Ich müsste mich kurz mal darum kümmern. Ich habe wirklich noch keine drei. Stell dir mal vor, Chris, das hätte einer von uns gemacht. Ja, genau. Ja, da hätte er wieder gewesen. Keine Lust gehabt, hätte die ganze Zeit gesagt, hier, das ist Scheißfolge Nummer 2 und alles. Scheißfolge 2.0. Ja, genau. Keine Vorbereitung, wenn ihr keine Energie mehr für das Projekt habt, genau. Dann lasst es. Dann gehe ich halt zu The Zone und verdiene da mein Geld. Ich habe The Zone-Jingle von Bruce Buffer selbst eingesprochen. Ja, wenn ihr hier keine Lust habt, mal auf. Wenn ihr die Pace nicht mehr mitgehen könnt. Der macht bestimmt bald Werbung für Supreme-Klamotten. Jetzt passt mal auf. Wir sprechen mal das Kind doch an. Ich sag euch, wie es ist. Also ich möchte es kurz aussprechen. Ricky und Manu Thiele haben bald eine Sendung bei Funk. Bei Funks. Funks und Gretsch, ja. Ich habe hier etwas vor mir, was es so noch nie in meiner Podcast-Karriere gab. Herzlich willkommen zum The Zone Fight Club Podcast. Mein Name ist Ricky und in den nächsten 60 Minuten geht es bei mir wie immer nur um ein Thema. MMA. Eine Menge ist passiert. UFC 232 liegt hinter uns. Eigentlich sollten diese großen UFC-Pay-Per-Views Antworten liefern. Aber wenn ihr mich fragt, haben wir noch was? Haben wir nach. Ich mache rein dieses klassische Zeichnen, wenn man telefoniert. Dass man ich passe. Warte mal auf, mein Lieblingsabschnitt bei meiner vorgefertigten Moderation ist: Wir übertragen die UFC Fight Night in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar live. Am 19. Januar habe ich Geburtstag. Deswegen ja. Auf The Zone. Und jetzt kommt's. Wenn ihr The Zone noch nicht ausprobiert habt, kein Problem. Schaut einfach mal einen Monat for free rein. Ganz genau. Umsonst gratis. Ihr zahlt nichts. Geht auf thezone.de, meldet euch an und schaut die UFC Fight Night. Sehuda gegen Dillashaw. Potscho, warte mal, das ist eine Werbe. Ich muss gerade hier mal in meinen Titel auf Twitch reinmachen. Live Produktplatz. Und gratis. Wo gibt's denn sowas? Und nicht überbieten. Und ich sehe gerade, in eurem Freimonat enthalten die Copa del Rey, La Vente gegen Barca, Girona gegen Atletico Madrid, NBA, NHL, WTA-Tennis aus Sydney und Auckland, Golf, die Premier League. What? Wer ist besser als wir? Und das Champions League Achtelfinale. Unter anderem mit Tottenham. Ohne Bayern Liverpool. Aber unter anderem mit Tottenham gegen den BVB. Aber ohne Bayern Liverpool. Das verschenken wir einfach so. Bitte. Gern geschehen. Achso, und für MMA-Fans gibt's noch Bellator 2.14 obendrauf. Ja, are einfach. You fucking kidding me or what? Diese Ausgabe. Das ist so cringy, ey. Ich sag euch eins. Ich sehe Ricky schon mit Jump-Katze. Einen Tag später wird Ricky in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben, ich habe die Anmoderation 69 Mal neu aufgenommen. Und das ist leider die Wahrheit. Es ist dann halt einfach, du, in dem Moment, wo der Rubel rollt, rollt der Rubel. So einfach ja, ist es. Ja, mal gucken. Ich glaube, der macht das bald hier nicht mehr mit. Das ist dem dann zu. Kann gut sein. Ja, hier kann ich das Hirn ausschalten, das gefällt mir. Und das meine ich positiv. Mittelfeld. Wie nehmen wir denn jetzt da? Habt ihr denn schon Mittelfeld jetzt? Ich habe Mittelfeld. Ich habe auch Mittelfeld. Ich habe 5 Mittelfeldspieler. Soll ich mit Nummer 1 anfangen? Dann können Chris und ich unsere Namen nennen und Ricky kann sagen, auf welche er sich einlassen kann und auf welche nicht vielleicht. Okay, vielleicht finde ich ja noch jemanden in der Zwischenzeit, der von euch übersehen wurde. Dann fangen wir an. Chris hat die meisten, deswegen kann der mal anfangen und danach kann der Pocho aufstocken, wenn noch jemand fehlt. Also ich habe natürlich, aber man muss auch wirklich vorweg sagen, es ist ja wirklich fließend, der Übergang zwischen Stürmer und Mittelfeldspieler. Also ich bin da jetzt mal relativ konservativ rangegangen, aber für mich gibt es nur einen deutschen Mittelfeldspieler diese Saison in der Bundesliga. Es gibt nur einen. Nein, es gibt zwei. Jetzt, wo ich den zweiten Namen lese, ist nur auch ein Deutscher. Es gibt zwei. Es gibt genau zwei deutsche Mittelfeldspieler und der eine ist natürlich Kai Schi Havertz. Herausragend. Hat jetzt auch endlich seinen Platz in der Nationalmannschaft gefunden, ist für Na mich, Moment, also, wer, da muss ich wer, gleich schon da einschränken. Wie alt ist der, 12 oder was? Hast du das Gefühl, dass er schon da einen Platz sicher hat in der Nationalmannschaft? Nö, aber er ist im Kader erstmal safe. Okay, weil das ist genau mein Problem. Ich finde nämlich auch, das ist ein Spieler, der eigentlich den Platz schon sicher haben dürfte. Ja. Ja, ich kann auch da mit Leistungsschwankungen leben, ja. Aber der bringt halt so einen Mehrgewinn auf den Platz. Mhm. Das ist genau das, was mir so ein bisschen auch gefehlt hat bei der Weltmeisterschaft. Ja. Einfach so ein Spieler, der aus dem Nichts plötzlich eine Chance kreieren kann oder halt einfach selber abschließen kann. Also das ist echt ein extremer Qualitätsspieler. Übrigens gilt als das letzte große Talent des deutschen Fußballs. Danach gibt's wohl erstmal längere Zeit nichts aus den Akademien. Kai Havertz verkörpert das, wovon die Leute über Mesut Özil immer nur geredet haben. Ja, es ist schon. Weißt du, was ich meine? Also, man hört ja immer, Mensch, über Arsenal. Weißt du? Ja, aber das ist ja auch offensichtlich vorbei jetzt. Ja, der spielt nur noch Fortnite. Ich habe ein bisschen gehofft, dass der Reschke da einfach mal seine Muskeln spielen lässt und den Özil zum VfB holt. Der Özil! Das wäre ja was gewesen. Ja, das wäre echt schön, oder? Das wäre super. Ich würde mich freuen. Hast du auch einen Kai Havertz? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Boah. Ich weiß gar nicht, wer das ist, ne? Oh, Alter, was ist denn heute los? Wen hast du denn? Ich habe ja fast gar keine Lust mehr, darüber zu reden. Wenn ich sag doch mal einen. Wenn ich hier gesagt habe, ja, wenn ich einen sage, sage ich Hazard. Wo? Welchen? Thorgan? Ja, Thorgan. Der hat eine mega geile Rückrunde gespielt. Bei der WM war schon nicht so schlecht, oder? Habe ich das richtig abgespeichert? Eden oder wer jetzt? Nee, Thorgan. Der wurde doch bei der WM auch ein, zweimal eingewechselt, oder? Weiß ich nicht. Pocho? Ja, definitiv, ja. Der war da auch nicht so scheiße, oder? Nee, war auch nicht. Thorgan, wie hat denn der in der Rückrunde gespielt? Stark. Nee, das muss ich jetzt bitte mal aus Grevenbroich bestätigt hören. Ja, stark würde ich die Rückrunde der Gladbach überhaupt nicht bezeichnen, aber du musst davon aussehen, dass du da immer dann auch bei ihm irgendwie... Dann können wir ihn aber nicht mit reinnehmen. Nee. Dann dürfen wir Pavard ja auch nicht mit reinnehmen. Wir haben ihn ja vorgeschlagen. Dann fangen wir von vorne an. Ich könnte mich doch mal haben, ne? Was? Ja. Also, also für mich wäre Thorgan Hazard, sage ich gleich mal so, wie es ist. Jürgen Hazard wäre für mich ein klassischer, eher... Ja, honorable Menschen. In meiner Dreierreihe im Sturm. Was bist du denn, dumme Drecksau, Alter? Ohne Robbe Menschen. Du redest von deinem Verein davon, den kaufen zu wollen und eine Woche später also eine Honorable Menschen. Dem Verein, der so eine Scheiße hinlegt. Du redest immer noch vom FC Bayern. Und genau das ist das Niveau, was der FC Bayern inzwischen erreicht hat. Das ist ja ohne Robbe Menschen verpflichtet. So wie ich podcast, ist das, was der FC Bayern momentan verkörpert. Also ich würde mal sagen, Hazard, von meiner Seite aus kriegt er einen Daumen nach oben, kommt mal mit in die Verlosung. Ich weiß nur noch nicht, wo ich ihn persönlich... Moment. Pocho. Der hat 9 auf Tore in der Rückrunde geschossen. Ich wüsste nicht, wo ich ihn hinstellen würde aktuell. Ja, ich brauche jetzt 3, pass auf, ich brauche jetzt für mein System, damit das richtig funktioniert, ich kann ja schon mal sagen, für mich muss Thiago bei mir mit in die Mannschaft. Ja, das ist für mich der Strippenzieher schlechthin. Also was Spielgestalter angeht, gibt es für mich in der Bundesliga keinen besseren. Das ist auch so. Deswegen ist der für mich gesetzt. Jetzt kommt es halt drauf an, für welches System wir uns letzten Endes entscheiden. Bei einem 4-4-2, ja, können wir mit Sicherheit eine Position finden für einen Thorgan Hazard. Bei einem 4-3-3 wird es für mich schon etwas schwieriger, aber ist es noch nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, wir spielen eher ein 4-4-2, oder? Darauf deutet vieles hin, ja. Dann ist Thiago auf jeden Fall eher safe als vorgezogener Sechser. Ich würde sagen, Thiago ist auf jeden Fall mit dabei. Was sagst du, Pocho? Okay. Ich kann mit Thiago leben, ja. Auch dann von Thiago den Werten und den Statistiken, ja. Thiago auf die zentrale 8 und dann machen wir es doch einfach kurz, nennen wir das Kind beim Namen und auf der 6 Witzel. Oh, den habe ich gar nicht jetzt auf der Rechnung gehabt. Stimmt. Echt jetzt? Ja, weil ich habe, wie gesagt, mir jetzt übers Mittelfeld keine Gedanken gemacht. Starke WM gespielt, bei Dortmund brauchen wir gar nichts sagen. Du musst einfach so sehen, die Wichtigkeit, die Witzel angeblich in der Mannschaft hat, wenn man so Nebenschauplätze sich anschaut. Außenstand. Ich meine damit halt so Interviews, die wirklich da vom BVB-TV und so, die man auf YouTube sehen kann. Da finde ich es krass, dass der so einen Stand in der Mannschaft schon hat. Also ich hätte es auch gar nicht gedacht, auch Dings hier, wie heißt er? Wie heißt der Haiopai von Dortmund? Michael Zorc. Nein, der andere Haiopai, der ältere mit den Falten. Ich komme jetzt wirklich nicht auf den Namen gerade. Watzke, danke. Hans-Joachim. Ja, so. Auf jeden Fall, der sagt ja auch, wie wichtig Witzel für die Mannschaft ist. Und ich finde das überraschend. In der Hinsicht, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ist er doch der Legionär, von dem viele sprechen, aber er macht genau das Gegenteil. Er schafft es wirklich, eine unglaubliche Performance über längere Zeit in einer sehr gut funktionierenden Mannschaft darzubieten. Und er strahlt eine unglaubliche Lockerheit aus. Also das gefällt mir bei ihm auch. Das ist so, I don't give a fuck. So ein Typ ist das. Also der bringt eine Ruhe mit. Das meine ich eigentlich. Der strahlt eine Ruhe aus, den kannst du immer anspielen, der weiß immer, was er eigentlich machen muss, was Sinn ergibt. Also das gefällt mir. Also Thiago Witzel machen wir, ja. Aber ich wollte mal Folgendes einfach mit einwerfen. Nicht als Gegenpart jetzt oder so, sondern einfach mal zum Überlegen. Reicht es aus, wenn man nur eine gute Halbserie gespielt hat? Also so übers komplette Jahr. Für Witzel? Naja, dass der hervorragend gespielt hat, der ist ja gar keine Frage. Der hat eine gute WM gespielt. Gebe ich dir recht. Aber gibt es nicht vielleicht andere Spieler, die über das komplette Jahr hinweg, natürlich bei Witzel geht's nicht, weil er erst in der Hinrunde jetzt praktisch oder in die zweite Jahreshälfte in die Bundesliga kam, aber gibt es vielleicht nicht noch andere Spieler, die sich über das komplette Jahr empfohlen haben? Auf das der meine Position. Ich. Mir fällt jetzt noch keiner ein, ja, aber ich wollte es nur mal mit einwerfen. Aber auf Witzel, der Position sicherlich, auf der 6, ja. Aber warum denn das alles so verkopft sehen? Ich finde, der ist frisch im Kopf, einwerfen. Ich will es gar nicht verkopft sehen, sondern einfach nur mal so noch mit reinwerfen, damit es nachher nicht heißt, den habt ihr aber vergessen. Weil ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Redakteur drauf gucken wird und sich sagen wird, ja, Moment mal. Und das möchte ich hiermit verhindern. Das mag sein. Jetzt habe ich hier Havertz, Thiago, Witzel, Hazard. Chris, wen hast du noch? Reus. Ja, aber das ist für mich halt ein klassischer Stürmer. Ist für mich eben kein klassischer Stürmer. Genau. Also Zehner. Ein Zehner ist es, genau. Ja, das stimmt schon. Oh, Alter, das wird echt schwer im Mittelfeld. Und dann habe ich auch noch den Sancho im Mittelfeld. Ja, Sancho wäre natürlich beim System im 4-3-3 woanders platziert. Aber muss man mit aufschreiben? Pocho, hast du noch Spieler? Ja, ich finde auch einen Julian Brandt stark, aber der ist natürlich im Gegensatz zu denen, die wir jetzt genannt haben, dann doch nicht so stark. Da hast du völlig recht. Ja, der stimmt. Der hat vor allem bei der WM natürlich so ein bisschen für einen kleinen Lichtblick gesorgt. Ich finde auch, dass er hier und da bei Leverkusen performt. Aber es ist noch kein Spieler, den ich jetzt über den bisher genannten Spielern stellen würde. Ganz genau, also, so ist es bei mir dann. Für auch. Die Dieter Top 11 des Jahres ist, glaube ich, Julian Brandt noch nicht reif genug. Um nochmal ein paar Gladbacher zu nennen. Also man muss einfach Florian Neuhaus nennen, weil der eine mega geile Saison gespielt hat bislang. Und auch mit dem Aufstieg von Düsseldorf finde ich, das muss er erstmal so hinlegen. So dann auch die Transition von der zweiten Liga in die Bundesliga. Strobel fand ich ganz gut. War das nicht, hat er nicht auch einen Dreierpack geschossen? Nee, das war Das Hofmann. War, ja. Wer? Hofmann. Hofmann war das, genau. Aber sonst, wir haben mit Sicherheit noch jemanden vergessen, aber es fällt mir jetzt, Hofmann ist, also, wenn du den jetzt so gerade nennst, das ist auch ein ziemlich geiler Typ. Den hätte ich schon, glaube ich, gerne in meiner Mannschaft. Oh, ist das schwer. Ja, und besonders hat er lange Zeit nicht wirklich eine Rolle bei Gladbach gespielt, durch Verletzungen und auch wie er so eingeschlagen ist und jetzt wie Phönix aus der Asche so ein bisschen. Ne? Ja, die Hinrunde jetzt war halt mega gut. Ja. Boah, ist das schwierig. Ja. Kostic kann man vielleicht auch noch nennen, jetzt aber hauptsächlich natürlich in der Hinrunde. Ja, auch fällt er eigentlich raus. Nee. Allein weil es auch so ein Arschloch ist und nicht. Ja, das stimmt schon, ein Arschloch. Ist schon ein Dreckschwein. Wir haben gesagt 4-4-2. Witzel auf der 6, Thiago davor so leicht versetzt. Reus. Ey, komm. Reus über links und Sancho über rechts, oder was? Ja. Also ich würde Reus über, ja, das machen wir. Na, du kannst es natürlich auch so staffeln, dass du Thiago und Witzel beide so als Zweierreihe sozusagen. Naja, das ist ja egal. Da hast du trotzdem immer noch zwei Außen, die du besetzen musst. Wo die beiden stehen, ist ja egal. Die sind ja zentral. Aber jetzt können wir dann sagen, dass wir dann drei Offensive ins Mittelfeld stellen und dann nur mit einem Stürmer spielen. Können wir auch machen. Das ist halt die Frage, gibt es so viele geile Stürmer? Ich habe schon ein paar, ja. Boah, das ist so schwierig. Also ich habe drei, die hätte ich alle drei gerne in meiner Mannschaft. Also pass auf, wir haben jetzt Havertz, Thiago, Witzel, Hazard, Reus, Sancho. Ja. Für mich ganz klar gesetzt Thiago. Für mich ganz klar Reus. Ja, gehe ich auch mit. Für mich ganz klar gesetzt Reus. Witzel eigentlich auch. Auch, ja, die drei. Und dann nimm den Hazard, komm. Und dann hast du Havertz, Sancho. Havertz auch, ja. Ja, dann nimm den Havertz, den wolltet ihr beide. Nimm den Havertz, komm. Hazard hast du auch noch. Jetzt machen wir mal weiter im Sturm. Dann können wir ja noch ein bisschen hin und her schieben. Wir haben jetzt drei gesetzt. Thiago, Witzel und Reus. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt im Sturm noch so abgeht. Wen habt ihr da? Totti, wie viel hast du? Jovic. Oh, scheiße, Mann. Die haben ja komplett vergessen. Die spielen ja auch Fußball. Hab ich auch. Stimmt. Alcázar. Hab ich auch. Alcázar würde ich für mich rausrechnen. In Klammern, ja. Ja. Ich sage, warum ich den rausrechnen würde. Weil er natürlich meistens nur funktioniert, wenn er von der Bank kommt. Man weiß ja gar nicht, wie der bei Barcelona gespielt hat. Das kommt noch dazu. Also ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das momentan einfach nur durch Zufall gut funktioniert oder ob der wirklich ein Typ ist, der, was weiß ich mal, über 30 Tore schießen könnte in der Bundesliga-Saison. Das kann ich noch überhaupt nicht richtig greifen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich den auf dem Platz sehe, sehe ich, der trifft, gar keine Frage, der trifft auch oft die richtige Entscheidung vorm Tor, der macht vieles richtig. Aber, also die Spiele von Anfang an, die waren nicht so gut. Es fehlt irgendwie so die Power über 90 Minuten oder auch von mir aus über 80 oder so. Deswegen bin ich da noch etwas zurückhaltend. Also ich habe die so ein bisschen nach Hotness gestaffelt bei mir. Auf 3 ist bei mir Alcázar, dann Lewandowski. Wir können nicht über Lewandowski reden, der immer noch 8 Tore in der Hinrunde in der Champions League geschossen hat. Ja, ist schon richtig. Ist so. Das stimmt, also den möchte ich auch... Mal ganz ehrlich, wenn du den in der Mannschaft hast, dann... Hast du immer deine Tore safe. Immer, ist immer so. Egal, ob er den Verein scheiße findet oder ob die gerade nur Zweiter sind. Lewandowski ist immer safe. Wagner musst du immer mit reinnehmen. Der ist ein guter... Wie? Wer? Nee. Wagner? Ach, Quatsch. Ja. Ich finde den Haller, den finde ich auch gut. Den Haller, ja. Den Haller, ja, pass auf. Also ich habe Alcázar, Levi, Jovic, / Rebic. Mhm. Pocho? Ja, Jovic, Alcázar, Player. Player auf jeden Fall auch. Eigentlich musst du auch Timo Werner nennen. Ja, wollen wir den nicht ins Mittelfeld stellen? Ich glaube, da haben wir keinen Bedarf mehr für weitere Mittelfeldoptionen. Ja, ist halt schwierig. Du musst dich halt auf ein paar Leute einigen. Schwer. Also ich würde mit zwei Stürmern spielen und würde weder Havertz, weder Hazard nehmen und würde ins linke Mittelfeld Werner stellen. Ich möchte noch mal kurz was zu Jovic sagen. Ich finde ihn auch hervorragend. Aber für mich ist das so ein Spieler, der halt in der Hinrunde extrem jetzt angezogen hat. Ja. Ja, also in der zweiten Jahreshälfte. Und in der ersten Jahreshälfte bei Frankfurt auch schon aufblitzen lassen hat, dass er was auf dem Kasten hat, aber noch lange nicht so, wie er es jetzt zeigt. Also der Sprung zwischen Rückrunde 2017, 2018 und Hinrunde 18, 19 ist für mich schon groß. Also das ist so ein Spieler... Wenn ich einen wegstreichen darf, dann den. Nicht, weil der ist jetzt mega geil, gar keine Frage. Jovic. Ja, aber wenn ich den jetzt mit zum Beispiel Lewandowski vergleiche, der über eine komplette Saison oder über ein komplettes Jahr eigentlich performt. Außer, okay, bei Lewandowski kann man wieder anmerken, dass er natürlich in diesen entscheidenden Spielen gegen Madrid, hat er nicht das gezeigt, was man von ihm jetzt kannst du das Gegenargument bringen, Jovic konnte noch nie zeigen, dass er gegen die Großen eventuell das anders macht. Wahrscheinlich performt er auch nicht. Keine Ahnung. Wollen wir uns auf ein Fünfer-Mittelfeld und auf eine Sturmspitze einigen? Ich weiß es noch nicht. Ich muss das noch weiter ausdiskutieren. Haller ist für euch keine Option, weil ich finde, der hat über das komplette Jahr zusammen mit Rebic, also du musst, eigentlich musst du jemand von Frankfurt, von der Offensive muss jemand dabei sein. Hast du recht, ja. Wenn du überlegst, was die gezeigt haben, du knatterst da schon wieder mit deinem Mikrofon. Nee. Das höre ich aber ganz genau, wenn es schabbert. Habe ich hier einen Schabbermeter. So, ich finde der... Mr. Loverman! Schabber! Der Rebic und der Haller, die haben für mich über die komplette Saison hin, also oder anders, über das komplette Jahr hin performt. Ich warte kurz. Das ist gerade so entscheidend, die Situation. Und dann fängt der an mit seinen Albernheiten. Das gibt's ja gar nicht. Der Turning Point gerade. Jetzt, genau. Jetzt wird's wieder. Gerade eben, ich hab's schon gesehen, wie der von The Zone sich gedacht hat, komm, dann mach mal einfach auch noch einen Fußball-Podcast. Und jetzt sehe ich, wie er den großen Edding nimmt und ein Riesenkreuz über diese Idee macht. Und jetzt kommen gerade die neuesten Neuigkeiten rein. Ja, auch der MMA-Podcast ist abgesagt. Allein durch deine Scheiß-Theorie am Anfang. Ja. Und so. Praxis, scheiß Praxis auch. Tja, jetzt müssen wir uns langsam mal entscheiden. Also, ich finde Lewandowski gut, gar keine Frage, aber irgendwie hat es nach diesem Jahr für mich kein Bayern-Spieler verdient, groß Erwähnung zu finden. Kimmich ist okay, weil der halt wirklich herausragend ist. Und Thiago auch, aber anders gefragt, wenn Bayern München mit Rebic im Sturm spielen würde, glaubst du, der würde weniger oder mehr Tore schießen als Lewandowski? Oder von mir aus auch weniger. Weniger. Also du hältst Lewandowski schon noch für den besseren Stürmer. Ja, ich glaube auch, dass man das System ein bisschen umstellen müsste, wenn man mit Jovic spielen würde. Nee, mit Rebic. Von dem reden wir gerade. Ja, auch das. Boccio, was sagst du? Wen würdest du lieber im Sturm haben? Rebic oder Lewandowski? Von den beiden einfach, von den auch da wieder puren Statistiken her, Lewandowski. Und Typen? Naja, das ist was ganz anderes. Das stimmt. Klar, das ist die Dieter-Elf. Ja, aber ich gehe da wirklich nur, in dem Fall gehe ich vom sportlichen Wert aus. Also Leben. Ja, er hat ja auch wirklich, es war ja auch geil bei Lewandowski so zwischendurch mit dem Heelbart und so, das war schon gut. Das stimmt, mit der schwarzen Hose. Ja. Boah, dann lass uns noch Lewandowski nehmen. Aber hier Lewandowski. Es tut mir leid, aber der ist NWO einfach safe, den will jeder. Ja, genau, Black and White, aber nicht Wolfpack. Robert. Hollywood, dann nehmen wir Hollywood Hulk, Hollywood. Lewandowski, Hollywood Lewandowski. Hollywood Levi, das ist es. Hollywood Levi nehmen wir. Ah, scheiße. Das sind so viele Spieler, die ich gerne noch dabei haben würde. Können wir die Abwehr einfach nicht komplett streichen? Wir können ja noch die Ersatzbank dazuhauen. Nee, jetzt will ich mich schon hier festlegen auf eine auf so einen Scheißhaufen. Also jetzt nochmal zum Thema Aufstellung. Wie viel jetzt im Mittelfeld? Poccio, sag mal du. Ich hab gedacht 4. Also dann 4-4-2. Das heißt, neben Levi, Rebic. Also ich möchte. Nee, Rebic möchte ich nicht neben Levi sehen. Ich möchte 4-5-1. Dann möchte ich dann Alcacer sehen. Alleine durch diese Art und Weise, so viele Tore in so wenig Zeit zu schießen, musst du den da hinsetzen, meiner Meinung nach. Aber ist es nicht eher herausragend, wenn du über eine lange Zeit sehr konstant Tore schießt? Mag also so sein, aber nicht in der Häufigkeit, wie dann Alcacer in den Minuten. Das ist herausragend. Aber Poccio moniert ja auch nicht Lewandowski. Ja. Sondern den Rebic, ne? Ja, Rebic ist sein Problem jetzt. Okay. Ja. Chris, sag mal deine 4-5-1-Geschichte. Wie würdest du, also das Mittelfeld und den Sturm? Sturm Lewandowski und im Mittelfeld? Ja, im Sturm würde ich Lewandowski. Ich würde 2 Defensive machen. Ich würde auf die 10 Reus setzen. Auf dem rechten Flügel würde ich Sancho stellen und auf dem linken Flügel würde ich Werner stellen. Und vorne Lewandowski. Und Thiago oder Witzel. Du kannst auf dem linken Flügel kannst du auch Rebic stellen. Nee, will ich nicht. Und Lewandowski ist für mich, kann man diskutieren auf jeden Fall. Am Ende, nach der Diskussion, wird man da immer zu der Meinung kommen, ja, ist schon gar nicht so. Er macht halt seine Kisten regelmäßig. Ist halt und so. Ja, das ist schon. Auch da sind aber Elfmeter bei und so weiter. Das darf man auch nie vergessen. Naja. Ja, da hat sich was in mich auf. Ja, so, der Wein wirkt. 4-4-2 ist angesagt, Baby. Oder was? 4-5-1? Oh, Alter, das ist so schwer. Ich bin für 4-5-1, Pocho für 4-4-2. Also Witzel und Thiago dann als Defensive. Genau, ja. Dann mach's doch anders. Hau sowohl die 4-4-2-Aufstellung als auch die 4-5-1-Aufstellung. Ja, Lass mich doch bitte mal kurz ausreden. Na, Pocho, dann rede jetzt erstmal aus. Ja, danke. Du machst irgendeinen Screenshot davon, von der 4-5-1-Aufstellung. Vergiss es, ich habe nicht die Zeit, Pocho. Ich mache keine Aufstellungs hier. Ich werde das nirgendwo hinbildern. Das schaffe ich zeitlich jetzt nicht. Ich bin völlig. Das geht nicht. Ja, gut. Also, ich bin eher ich habe mehr Talente im Mittelfeld als im Sturm. Und im Sturm kann man sich als alleinige Spitze durchaus auf Lewandowski einigen. Und im Mittelfeld, da tummelt sich so viel Qualität. Das kann man ruhig mal machen. Also, safe ist für mich Thiago und Witzel als Defensiv. Ich schreibe die jetzt mal als Sechser. Wie sich das dann genau im Spielverlauf staffelt. Wahrscheinlich Thiago eine Spur vorne. Genau. So, und jetzt würde ich jetzt zwei Außenspieler einfach nehmen und dann zwei Stürmer, wenn ich ehrlich bin. Ja. Potsche, du bist auch zwei Stürmer, oder? Ich will auch zwei Stürmer, ja. Nenn mir mal, ach, du hast ja schon gesagt, Alcacer und Levi. Weil ich hätte, glaube ich, lieber Rebic und Levi. Ich hätte lieber Jovic und Revi. Boah. Weil den Da müssen wir das Mittelfeld jetzt erstmal fertig machen. Also, dann einigen wir uns jetzt auf zwei Stürmer und zwei Außenspieler. Also, rechts machen wir Sancho. Ich würde fast, wenn wir nur vier Mittelfeldspieler nehmen, würde ich fast Reus auf rechts setzen oder auf links und Werner auf einen anderen Flügel. Reus dann eher auf links. Reus auf links und dann Werner auf rechts, auch wenn er das nicht spielt, aber es ist ja eine fiktive Mannschaft. Werner hat übers ganze Jahr performt und Sancho, den kennt doch keine Sau. Erst seit dieser Hinrunde. Ja, ist das so. Ja, aber Werner muss ich nicht im Team haben. Was verstehe ich? Ich möchte Rebic nicht im Team haben. Also links setze ich jetzt einfach mal hier den Marco Reus hin. Ja. Obwohl ich finde, dass er natürlich jetzt die Rolle, die er in Dortmund einnimmt, so hinter den Spielern. Also ist er eher Zehner. Ja, ganz genau so. Aber ist natürlich jetzt hier, muss man auch sagen. Dann lass uns doch, nimm mal die alle fünf und vorne Levi. Bums, fertig, aus. Da brauchen wir vorne gar nicht mehr. Also Reus als Zehner. Ja, 100. Vorne Hollywood Levi. Hollywood Hulk Levi. Also muss ich ja noch vorne, ach komm, jetzt schreibe ich keinen Vornamen mehr. Ich habe ja alles rechts aufgeschrieben. Rechts Sancho hin und links klatschte Werner hin. Wenn Pocho den nicht will, soll er einen Vorschlag machen. Gibt's da keinen von Gladbach? Flacco. Ja. Nehmt mal Flacco, komm. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du mir den Fußballsachverstand heute abredest. Nochmal passiert das nicht, Chris. Dann ist am 31. nicht nur Jahresende, sondern auch Dieterende. Den Fußball-Sachverstand. Der ist doch so. Das ist so schön in diesem Podcast. Also wir haben jetzt zumindest mal Hollywood-Levi im Sturm. Reus auf der 10. Axel, Witzel und Thiago auf der... Ja, willst du das denn noch sagen? Sag doch keiner was. Ach so. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir noch 2. Polizei, ja. So, rechtes Mittelfeld. Pocho, hau ihn raus. Nee, wir müssen doch hier den Dings nehmen, den Werner. Sag, wen du willst. Nein, ich will einen weiteren Stürmer. Ich will Alcacer in der Mannschaft. Pass mal auf, ey, Pocho, Hollywood, hey, Pocho. Dann nehmen wir links, nehmen wir jetzt, das sage ich jetzt so, Thorgan Hazard. Nee. Wenn ich die Wahl habe. Nee. Ich bin für Thorgan Hazard. Nee, da bin ich nicht dafür. Linkes Mittelfeld, Thorgan Hazard. Ich sag euch, wenn ich jetzt die Aufstellung hier, ich hab's ja aufgeschrieben, ja? Ja. Soll ich's nochmal sagen? Mach mal, wen hast du denn in der Zentrale hinten? Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, Kai Havertz auf rechts setzen. Ja. Würde ich machen, glaube ich. Kann er das denn? Ich schau mal nach. Hier. Urkunden habe ich. Ausgezeichnet als rechter Mittelfeldspieler im Jahr 1993. Ja, er kann rechts spielen. Also er ist natürlich hauptsächlich offensives Mittelfeld, aber er kann auch rechts spielen. Ja, dann haben wir aber links immer noch Werner. Links? Ja, links. Ich kann ja einen Namen nicht lesen, den ich mir aufgeschrieben habe. Sonst würde ich noch... Was heißt denn das hier? Ja, das ist natürlich... Ach, das ist der Reus. Jetzt habe ich es. Okay, der ist ja schon untergebracht. Ich würde rechts Kai Havertz nehmen und dann links... Boah, das ist nicht so leicht, wie ich dachte. Das ist was, du. Weil du halt einfach so ein Spiel mit 11 Spielern ist scheiße. Nikolai es Müller. Bräuchte. Aber nur mit Pirouette. Jetzt hab ich's! Sind wir doof? Ich hab ihn. Es muss Hazard sein. Nein, ich hab es. Auf links, kann es doch nur einen in der Bundesliga geben. Na? Ich meine das jetzt wirklich ernst. Ja, sag jetzt nicht Ribéry. Nee, comment? Links, der spielt ja über rechts, oder? Bist du behindert? Der spielt auf links, Mann. Also, pass auf, ein Spieler, der von einem ganzen Jahr insgesamt jetzt 7 Monate verletzt war. Jetzt kommt der Typ, der gesagt hat, Coman hat das Potenzial zum besten Spieler der Bundesliga. Ja, bleib ich auch dabei. Den Coman ab. Er spielt halt nicht. Natürlich spielt er. Wenn er spielt, spielt er herausragend. Ja, klar. 8 Spiele 2018. Das reicht mir nicht. Nee, pass auf. Moment mal. Nee, das finde ich eine Frechheit. Nur weil er schwarz ist, weißt du? Ich mal, Moment. Ich muss hier was kurz. So. Den Ginter will er eine Einverteilung, aber so. Jetzt kommt's. We go to the judges' scorecards for a decision. Links, Hazard. Rechts, Harvard. Warum denn jetzt auf einmal Hazard? Weil mir kein besserer einfällt. Und ich fand den schon sehr, sehr gut. Ich auch, aber. Also du hättest lieber Hazard als Coman in deiner Mannschaft, ja? So kann ich es nicht sagen. Ja, das kann ich aber sagen. Es geht ja nicht um die Zukunft, sondern es geht ums Jahr 2018. Und wenn ich die verletzten Akte sehe von Coman, hätte ich definitiv lieber Hazard als Coman in meiner Mannschaft. Weil Coman 2018 regelmäßig verletzt war. Wenn ich über die Zukunft spreche, will ich natürlich Coman. Klar, das ist für mich einer der grandiosesten Spieler, die wir momentan in der Bundesliga haben, wenn er fit bleibt. Aber 2018 war das eben nicht der Fall. Da hat er insgesamt, ich glaube, wie 5 Monate gefehlt oder so, oder 6. Kann ich nicht mit in die Mannschaft nehmen. Dann nehmen wir den Luke Bacchio. Der heißt Luke Bacchio. Den meine ich aber nicht. Den meine ich auch nicht. Ist jetzt rechts Havertz gesetzt oder nicht? Ich finde das nicht gut, rechts Havertz. Wen willst du rechts? Dann ist aber links jetzt endlich Thorgan Hazard gesetzt. Wieso endlich? Ich bin doch der den reingebracht hat. Ist jetzt Hazard links gesetzt? Welches System spielen wir denn? 4-5-1. Links Hazard, zentral Reus, rechts spielt Sancho. Bei Sancho bin ich noch nicht so ganz bei dir. Da bin ich noch eher bei Havertz. Weil ich finde, über das Jahr 2018 hinweg war der bessere Spieler. Was spielt denn der Rebic eigentlich? Fußball. Ist ein Fußballspiel? Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja. Ja, und, ne? Er ist halt eher ein Stürmer, aber du meinst jetzt, ob der eher außen rumhüppelt oder was? Ja, naja, das ist. Der rüppelt schon mal auf. Ich glaube, der ist schon ziemlich hängende Spitze. Sind das eigentlich gleichzeitig auch immer Kiffer, weil die hängen ja auch immer, ne? Nee, er ist laut Transfermarkt ist er eher auf links anzufinden und dann Mittelstürmer hängende Spitze. Hauptposition ist hängende Spitze. Das stimmt auch. Das ist so ein Schwein, was immer hinter der Sturmspitze rumwickst. Weißt du, an wen von der Position. Ey, Alter, weißt du, wo der hinpassen würde? Perfekt. Mein gut, die haben natürlich schon einen geilen Mann für diese Position. Nee, zu Liverpool. Stell dir mal Rebic hinter diesem Sturm vor, so, also leicht, naja, spielt halt Firmino momentan. Dann aber nicht alles vorne reinschmeißen. Nee, ist schon klar, aber das Spiel hat. Wie sieht der Firmino, der hat ja im Moment diese langen Haare, der Fick Firmino. Deine Mutter, so komisch, ist geil, was der Neymar hat Dreadlocks. Das finde ich gut. Ja. Dass der nicht in der Aufstellung ist. Aber dieser Firmino mit dieser Assi-Palme, das sieht komisch aus. Kriegt man jetzt noch den rechten Mittelfeldspieler irgendwie zusammen. Ja, was sagt er denn zu Gnabry? Auch zu oft verletzt. Naja, der war schon gut. Guck mal, bei Hoffenheim war der Unterschiedsspieler schlechthin, fand ich. Ja. Also der hat die definitiv in die Champions League geschossen. Behaupte jetzt einfach mal so. Er war vor allem, guck mal, jetzt sagen wir ja ganz oft, wenn du jetzt Hoffenheim-Spiele siehst, ja, die müssen halt auch mal ihre Chancen machen. Und genau das war natürlich Gnabry in der letzten Saison. Ja. Der ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, und der spielt bei Bayern auch eine tolle Serie. Jetzt, ja. Ja. Zuerst hat er ja die Chance nicht richtig bekommen, war verletzt, oder? War er zu Beginn nicht verletzt? Ja, war zu Beginn verletzt, genau, ja. Und zum Ende jetzt in der Champions League war er auch verletzt. Aber nicht so lang auch gut, wie Coman zum Beispiel. Okay, wir haben jetzt 3 Leute, oder? Wir haben jetzt Havertz, ja. Coman, ja. Wie heißt er? Gnabry und wer war denn noch? Sancho. Jetzt müssen wir uns auf einen von diesen 3 einigen. Bin ich bei Gnabry. Der wurde jetzt zuletzt genannt. Ich bleib bei Havertz. Pocho, möchtest du Zündlein an der Waage sein oder hast du noch einen weiteren Namen? Also von den beiden würde ich dann sehr gerne Havertz nehmen. Gut. Dann wird es Kai Havertz, der sich. Dann haben wir Haha über außen. Havertz und Hazard. Geil. Stark. Voll geil. Kai Havertz. Wo spielt er nächste Saison? Kai Havertz wird im Ausland spielen wahrscheinlich. Oder bei Bayern. Cool. Also, unsere Elf des Jahres 2018 steht. Jan Sommer im Tor. Dann Innenverteidigung Pavard und Diallo, französisch. Philipp Max und Joshua Kimmich über außen, deutsch. Stark. Mittelfeld mit Axel Witzel und Thiago. Das ist eine spanisch-belgische Kombination. Mhm. Portugiesisch angehaucht. Hazard. Was suchen? Naja, Thiago ist doch, hat er nicht portugiesische Vorfahren oder irgendwie? Nee. Bist du ja sicher? Brasilianische. Habe ich portugiesisch gesagt? Ich meinte ja natürlich brasilianisch, weil die da natürlich als Amtssprache portugiesisch haben. Ich denke immer weiter. Schön. Ich rechne die politischen Probleme der jeweiligen Länder immer raus, weil ich so ein offener Weltbürger bin. Also über links. Aber Scheißen geht er dann doch nur zu Hause. Nur zu Hause, da bestehe ich drauf. Thorgan Hazard über links, natürlich perfekt mit Witzel da als Absicherung hinten dran. Die verstehen sie einfach. Über rechts Kai Havertz, der sich natürlich mit Joshua Kimmich gut ergänzen wird. Und Mirko Reus als Mittelfeld. Mirko Reus ist schön. Mann, vorne der Typ, der die Tore macht, Hollywood Levy. Das ist er halt, er ist der Typ, der die Tore Schwarze macht. Hose, Bart. Ist gebonkt. Ja. Geil. Stark, finde ich eine tolle Mannschaft. 19, wollen wir mal 17. den Marktwert zusammenrechnen? Nee, ich nicht. Sollen wir mal gucken? Ja, das wäre schön. Einer nimmt meinen Taschenrechner, ich suche die Spieler. Gut, du sagst die Zahlen, ich nehme Taschenrechner. Also, dann nehmen wir erstmal Hollywood Levy. Da haben wir hier einen kolportierten Marktwert von 70 Millionen, aber er tritt ja sozusagen als Heel an, da würde ich sagen 80. Oder? Ich schreibe jetzt Nummer 80, ja? Okay. 80 Millionen. Dann Marco Reus. Ja. Da bin ich mal gespannt, was der. Wieso ist denn Reus nicht mehr? Reus hat aufgehört zum Fußballspielen, den gibt's bei Transfermarkt nicht mehr. Hat er aufgehört, ja? Ich habe Mirko geschrieben. 50 Millionen. Klingt ja fast wie ein Schnäppchen. Dann haben wir den Hazard. Der würde kosten 38 Millionen. Warte. Hast du 38 Millionen? 38 hat er. Dann haben wir Havertz. Übrigens war ich in einem Hotel, das war ganz schlimm. 65 Millionen. Ja, ja, der ist teuer. Jetzt bin ich mal gespannt bei Witzel. Rate mal, was Witzel kostet. 30. Nö, würde ich auch sagen. 40. Okay. 40 und jetzt bin ich auf eure Tipps für Thiago gespannt. 55 bis 60. 60. Danke. Pocho, Philipp Max. Sag mal, was denkst du, was so ein Philipp Max kostet? 24 Millionen. Nee, 18 Millionen. Oh, da hat keiner gewonnen. 20. Warte, 20 Millionen. Ist notiert. Aber auch krass, oder? Dass so ein Spieler, der mehr oder weniger, also wenn du jetzt in England fragen würdest, kennt ihr Philipp Max? Würde keiner sagen, ja, natürlich. Der kostet 20 Millionen. Ist schon interessant, die Entwicklung. Ja. Diallo kostet 33 Millionen. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt bei Pavard. Da muss mindestens 45 stehen. Würde ich auch sagen. Was? Pavard kostet 35? Ja. Das ist festgeschriebene. Sack wohl. Ja, merkst du was? Dann ist er halt auch wert. 35, ja. Das Schnäpple in der Mannschaft. Gehen lassen. Und Kimmich nur 60 Millionen. Okay. Überraschend für mich. Und zum Schluss noch Jan Sommer. Pocho, dein Tipp? 15 Millionen. 31. 13. Hm. Echt jetzt? Jo. Ja. So, und wie viel haben wir? Unsere, wenn man laut transfermarkt.de kostet unsere Dieter Top 11 des Jahres 2018 494 Millionen Euro. So. Eine halbe Milliarde. Wahnsinn. Ja. Kauf ich. Haben wir bei Patreon das Geld schon dafür? Ich guck mal kurz, nee, hab ich komplett aus den Augen verloren. Guck mal, ob wir also, ich glaube, bei Transfermarkt, diese zusammengerechneten Mannschaftswerte, das ist immer natürlich mit Reservebank und so, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber wir befinden uns da mit der Startelf momentan auf Platz 2. Bayern hat 743 Millionen Marktwert, nee, sogar nur auf Platz 3. Und Dortmund 570 Millionen Marktwert, also die komplette Mannschaft. Nicht nur die Startelf. Ach so. Ja, aber das, stell dir das mal vor, du. Das wäre schon eine geile Truppe, oder? Das wäre schon gut, ja. Levi würde ich natürlich jetzt, wenn ich für die Zukunft denke, würde ich ihn definitiv austauschen durch Jovic oder Rebic. Aber ich denke mal, mit dem kann man durchaus als Neuner in der erste Debütsaison eines neuen Dieter-Clubs durchaus starten. Ja, Dieter FC, das stimmt. Dieter FC, ne? Geil. Gut, da haben wir das ja auch geschafft hier noch im alten Jahr. Wunderschön. Schön. Gibt's noch Themen? Nee. Oder gehen wir jetzt alle nach Hause? Ihr müsst ja früh ins Bett. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Sehen wir aber so. Ich muss ihn mir auch pullern und ja, habe schon ein komplettes Glas Rolf Willi getrunken. Habe ich morgen definitiv schon wieder Kopfweh. Ja. So, zuletzt toll. Möchte ich nochmal sagen, es hat mir in diesem Jahr viel Spaß bereitet, mit euch regelmäßig zu senden. Danke für eure Zeit. Kommt nächstes Jahr wieder. PlayStation ist größer als Sport, schreibt ja jemand. Tja, das kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, dann, ich hätte es nicht gedacht, dass wir in diesem Kalenderjahr 42 Ausgaben auf die Beine stellen. Hätte ich niemals gedacht. Ja, und wir hatten ja sozusagen einen gehandicapten Start, weil wir erst im März begonnen haben. Am 14.3. Sag ich da mal. Und jetzt sitze ich hier und da klage ich noch mein Leid. Wahrscheinlich mit einem Appenfuß. Ja. Das möchte ich kurz noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin gestern auf einer Eisplatte ausgerutscht. Ja. Ich hatte ein Netz, das man benutzt, um Container zu fangen. Abzuplanen. Stimmt, ja, das ist eine viel bessere Geschichte. Ich hatte ein gerade eingeholtes Netz in der Hand mit mehreren Garnelen. Und als ich dann gerade auf dem Schiff Backbord gehen wollte, oder was man auch immer da so macht. Nach dem Backbord wollte ich gehen. Ich wollte Kiel holen. Eigentlich wollte ich Kiel holen, aber dann wollte ich Backwaren von Backbord holen. Und dann bin ich... Ich wollte ein Eis am Stiel vom Kiel holen, bin aber dann in Backwaren. Bist du in Rostock rausgekommen, hast die Ausfahrt nach Kiel nicht gekriegt. Oh, jetzt wird's ja. Also auf jeden Fall bin ich da ausgerutscht und es kotzt mich so sehr an, dass mich nicht ständig so eine Drohne verfolgt. Weil ich glaube, das wäre ein Bild gewesen. Man muss sich vorstellen, also vor allen Dingen, ich habe das ja Maddie schon erzählt, es muss spektakulär ausgesehen haben. Leider hat mich keiner gesehen. Ich bin dann praktisch weggeknickt und bin weggerutscht und beim Wegknicken habe ich schon geschrien, und kam mir aber beim Schreien schon doof vor. Ja. Also in dem Moment war ich schon so drauf, dass ich dachte, du Depp, du, halt doch das Maul, Mann, ey, du, wie so eine Pussy liegt da. Und dann habe ich sofort gespürt, irgendwas stimmt nicht und dachte, Fuß gebrochen, hundertprozentig. Und traute mir die ersten Sekunden nicht auf den Fuß zu gucken, weil ich erwartet habe, dass da irgendwie rausguckt. Nee, aber ich dachte halt irgendwie, der C zeigt nach links und der Rest vom Bein nach rechts oder so. Und dann gucke ich so, sah eigentlich gut aus. Und dann bin ich aufgestanden und wirklich die ganze Zeit so, scheiße, dann habe ich so vor mich hingemeckert, so eine Scheiße hier. Aber dann bin ich so, ich möchte mich dann trotzdem nicht als verletzter Mensch darstellen und habe so getan, als hätte ich nichts. Ach, deswegen hast du so leise geschrien. Das ging aber nicht so gut, weil man musste einfach humpeln nach dieser schweren Verletzung, die ich da erlitten habe. Und dann kam der Baggerfahrer und sagt so, hey, was ist los? Und dann habe ich gesagt, nix, bin hier gerade ausgerutscht. Ja Gott, ja, natürlich, ich fahre weiter. Und bin war das jetzt in Berlin oder in Stuttgart? Das war Stuttgart, hier oben bei uns, auf dem Platz. Und bin ich so, nein, Bock, und bin weitergefahren. Okay, nix. Ja. Tempomat, nein, Gott. Ja, scheiße, und jetzt ist mein ganzer Knöchel angeschwollen. Ich bin gestern sogar noch trainieren gegangen. Mir hat gesagt, du gehst doch nicht trainieren. Ich so, doch, da nur Fotzen gehen nicht trainieren, wenn sie was am Fuß haben. Ich habe ja noch einen Oberkörper, damit kann ich den Fuß hängen lassen und den Rest trainiere ich. Ja. Wie so ein Querschnittsgelähmter. Wie dieser Stark aus Family Guy, dieser im Rollstuhl, der Muskel. Ja, man nennt mir jetzt auch noch den Skateboard, Mann. Weil ich immer einen Fuß habe ich auf so ein Skateboard gestellt, weil ich das nicht mehr bewegen kann. Wie aus Kids-Szene unten im Subway. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr. Ach, stimmt, ich habe gerade überlegt, was war aus Kids, kann ich mich nur an die Bums-Szene erinnern. Du warst mit, hey, keine Angst, ich bin's, Casper. Ja, genau. Der groß, also, großartiger der, Film. Großartiger ja, schon, aber Film. Dass man zwei so dumme Vollidioten nimmt, die da alle wichsen, das ist nicht. Ja, aber großartiger Film. Ja, er war schon gut. Für unsere Zeit, Pocho. Ja. Ein für Kind Zeit. Seiner Zeit. Also im Nachhinein habe ich mir natürlich oft gewünscht, dass ich auch mal nachts in so ein Freibad einbreche. Ja, schön. Und wie hieß die nochmal? Danny Jen? Die Schwarze. Die Schwarze weiß ich jetzt nicht, aber die ist hübsch gewesen. Ne? Die war hübsch. Ja. Leck mich am Arsch, da schöne Titten und alles. Oh. Das ist schön. In Berlin hatte ich auch die Erfahrung machen dürfen, dass ganz, ganz viele hübsche Frauen da rumlaufen. Ja? Ja. Und Melli hat alle barbusig? Davon, nee, das nicht, aber die war immer sehr, sehr missmutig, wenn ich dann mal hingeguckt habe. Ich war zum Beispiel einmal beim Glühwein trinken und die dort ausschenkende Dame hat mich in ein Gespräch verwickelt. Oh. Ja. Ich war alleine beim Glühwein trinken und ich habe mit ihr einfach darüber gesprochen, ich war ja früher auch oft in Berlin wegen Musik und so, und was ich da so gemacht habe, und dann kam Melli und da gab es den Blick. Also, sag mal so, da ist die Route klein geworden. Also das war... Echt? Also, das war eine Ansage. Der Blick war eine Ansage. Aber eher für sie als für mich, muss man das sagen. Das ist krass, krass, krass. Aber das tut natürlich, das geht runter wie Öl, oder? Weiß ja, ich, aber ich bin es auch gewohnt. Ja, natürlich. Natürlich bist du das. Natürlich bist du das. So, jetzt ist Schluss mit dem Scheiß. Ist ja auch ein hübscher Kerl, Mann. Naja, ist er. Da bleibt uns sozusagen guten Rutsch, ne? Ja, ich absolut. Ich wünsche überhaupt niemanden einen guten Rutsch. Ist mir scheißegal. Doch, ich muss das tausendmal am Tag, dann kann ich das auch im Podcast. Ich habe nämlich diese genannte Empathie für den Hörer entwickelt, im Gegensatz zu dir. Genau. Empathieloses auch. Ignoriert einfach mal dieses empathielose Stück Scheiße da aus dem Osten. Wir wünschen euch wirklich einen guten Rutsch. Haltet die Ohren steif und bleibt uns auch im Jahr 2019 gewogen. Yeah, suck my dick. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.